I walked out of the dweller. And kind of spooky. I have that feeling. Nervous. Wir schreiben das Jahr 2075. Die Welt, wie wir sie kennen, hat sich verändert. Manche sagen, sie sei erwacht. DarkSideJourney.de präsentiert Die Schatten der sechsten Welt. Der Audiogame-Podcast zum Pen-and-Paper-Rollenspiel Shadowrun in der fünften Edition. Eine Produktion von dieschattenspieler.de. Wir schreiben das Jahr 2075 und das Antlitz der Welt, wie wir sie kennen, hat sich verändert. Zügellose Korruption, verheerende Kriege, Seuchen und atomare Katastrophen führten zum Zerfall der Nationalstaaten. Supermächte wie die USA, China oder Europa versanken über Nacht in Feuer und Blut. An ihre Stelle traten mittelalterlich wirkende Feudalgesellschaften, von Warlords regierte Zwergenstaaten und zersplitterte, wahllos zusammengewürfelte Länder, die nur noch entfernt an ihre demokratischen Vorgänger erinnern. Doch die wahren Machthaber dieser Zukunft sind nicht sie, sondern seelenlose, weltenumspannende Firmenkonglomerate, die jeglicher Moral entsagt haben und ihre eigenen Gesetze machen. Diese Megakonzerne befinden sich in einem endlosen Schattenkrieg miteinander. Einem Krieg um Marktdominanz, neueste Technologien und weltweiten Einfluss. Ihre Truppen in diesem Krieg sind Shadowrunner, Wirtschaftsspionen und Meuchelmörder, Hacker und Söldner, die ihre Loyalität an den Meistbietenden veräußern und als entbehrliche Exekutivkräfte die Drecksarbeit der Megacons erledigen. Wir werden einige von ihnen begleiten. Individuen, die außerhalb der Gesellschaft stehen und ihres eigenen Glückes Schmied sind. Personen, die sich nicht dem Diktat des Systems unterwerfen. Ein System, in dem Menschenrechte nur dann gewährt werden, wenn man produktiv ist. Wenn man brav seine 14 Stunden pro Tag in riesigen Fabrikhallen oder dem weltumspannenden Datennetz der Matrix arbeitet. Wenn man seinen Körper mit kybernetischen Verbesserungen auf den neuesten Stand der Technik hält. Wenn man dem ungebremsten Hyperkapitalismus als Lohnsklave dient. Kurz, wenn man eine Systemidentifikationsnummer besitzt. Das Heer der Sinnlosen fristet ein Dasein am Rande der Zivilisation. In isolierten Ghettos hausen sie in den Ruinen längst verlassener Industriegebiete. Sie leben in den Schatten der neonbeleuchteten Arkologien der Megasprawls von Seattle, Berlin oder Hongkong. Doch nicht nur unsere Welt wurde in ein dystopisches Zerrbild unserer Gegenwart verwandelt. Auch wir, die Menschheit, wurde daran erinnert, dass unsere ach so fortgeschrittene Wissenschaft nicht alles erklären kann. Als zu Beginn des Jahres 2011 die ersten Babys mit bizarren Verformungen geboren werden, glaubt man noch an die Auswirkungen von radioaktiver Strahlung und Umweltverschmutzung. Als jedoch am Weihnachtsmorgen der große Drache Diomio über dem Fuji aufsteigt und Daniel Howling Coyote, seine Stammesbrüder, geschützt von einer Kugel aus glühender Energie, unverletzt durch das Maschinengewehrfeuer der Wachen aus einem amerikanischen Konzentrationslager für Indianer führte, wurde der Welt klar, dass ein neues Zeitalter angebrochen war. Die sechste Welt hatte begonnen und mit ihr erwachte die Magie. Kreaturen, die einst im grauen Dunkel der Legenden verborgen waren, fanden ihren Weg zurück ins Neonlicht. Trolle, Zwerge, Elfen und Orks, Metamenschen genannt, leben seitdem unter uns. Magier, Hexen und Schamanen formen arkane Energie nach ihrem Willen und kommunizieren mit Geisterwesen, die aus einer Ebene neben der unsrigen stammen. Willkommen in dieser schönen neuen Welt. Willkommen bei Shadowrun. Deine Reisegefährten sind Dave Orwell, a.k.a. Sniff, Bodyguard, Jet-Set-Junkie und Key-Adept. Der 27-jährige Hawaiianer führt ein Leben zwischen gleißendem Neonlicht und dunkelsten Schatten. Er ist ein Wanderer zwischen den Welten, ebenso geschickt in Verhandlungen wie mit der Maschinenpistole. James Holden, a.k.a. Collateral. Der ehemalige Söldner ist zwar erst Anfang 30, hat aber in so ziemlich jedem Krieg der letzten 10 Jahre gekämpft, meist jedoch auf Seiten der Verlierer. Cyberware, Alkohol und Narben halten seinen Körper zusammen, doch ein unbeugsamer Wille und gnadenlose Effizienz treiben ihn vorwärts. Yue Liang Shi Yu, a.k.a. Jin. Selbst auf den Straßen Hongkongs ist die Magierin Jin ein Exot. Sie ist eine nächtliche, eine genetische Variation der elfischen Rasse. Ihr Dialekt lässt vermuten, dass sie aus Hongkong stammt, doch über ihre Herkunft schweigt sie sich aus. Matthew Eagle, a.k.a. Void. Er ist 24 und stammt ursprünglich aus der Elfennation Tir Na Nok. Er ist ein Technomancer. Der Zwerg verfügt über die Macht, die elektronische Parallelwelt der Matrix allein mit der Kraft seines Willens zu kontrollieren. Dass diese rätselhafte Gabe eher Fluch denn Segen ist, musste er schon früh lernen. In Sekundenbruchteilen prasseln Bildfetzen auf dich ein, verbrannte Leichen. Es musste der Eurokrieg sein, wenn du dich recht erinnerst. Sonnendurchflutete Parks, hochglanzpolierte Frauenkörper in einem Trittwerbeding, ein weggeworfenes Spielzeugauto auf einem Bürgersteig, nachts in den Barrens, Seattle wahrscheinlich. Die Trittbrille ist fest an deinen Schädel fixiert, statisches Rauschen blendet jedes andere Geräusch aus und auch der Geruch von altem Plastik und Linoleum liegt schwer in der Luft. Die Trittbildsalven enden. Endlich. Der Statikschirm prasselt noch einige Sekunden länger auf dich ein, bis du in das pockennarbige Gesicht eines Orks in einer weißen Kluft eines Pflegers schaust, der die Brille von deinem Kopf zieht. Na, gute Session gehabt, 43? Zieht eine Spritze aus einem Koffer neben sich und setzt sie dir zwischen die Augen. Mit einem brennenden Stechen bist du zurück. Im Linz. Denn Void hat Geburtstag. Du schreckst von deinem Bier hoch, als Vector, eine euch bekannte Runnerin, mit der ihr vor einigen Jahren mal etwas unternommen habt, steht an der Bar und winkt dir rüber, als du von deinem Bier hoch schreckst. Void, Mensch, alter Sack, du hier! Ich finde das total klasse, dass das ganze Team mal wieder beisammen ist. Mein Gott, wie lange ist das her? Ja, 3, 4 Jahre? Bist du etwa so weit? Komm mal rüber. Und sie winkt dich so zum Tisch, wo der Rest schon drum gruppiert ist. Und ihr steht im Linz, einem Expat-Nachtclub in Happy Valley, Hongkong. Um euch herum braust das Leben an euch vorbei. Arrows und digitale Hinweise erscheinen auf euren AR-Displays bzw. Kontaktlinsen, die hier 90% der Leute haben, soweit ich weiß. Und Drinks-Bestellungen werden oben rechts eingeblendet, man empfiehlt euch Cocktails und die vercyberten Körper der schwer modifizierten Damen räkeln sich an Stangen um euch herum, während auf der Bühne eine Trollrock-Band europäisch bzw. kaukasisch kompatible Musik spielt. Was anderes als in den Mayong-Schuppen, die sonst Hongkongs Straßen dominieren. Holy shit, fuck, wie alt wirst du jetzt? Wir wurden gerade 25 geworden sein. Holy shit, 25! So alt möchte ich auch nochmal sein. Das ist ja... Aber ich finde es auf jeden Fall klasse, dass ihr alle hier seid. Na, habt ihr einen guten Flug gehabt? Guckt euch an. Ja. Ich nicke, aber ich bin so ein bisschen abgelenkt von den Cyber-Damen. So, das ist übrigens Vector, eine junge Dame, die Ringerin ist, tatsächlich. Ja. Wo kennen wir sie? Eine ehemalige Runnerin, mit der ihr mal einige Zeit lang auf den Straßen unterwegs wart. Die hat eben halt Zugriff auf Flugzeuge, ist quasi eine Transporterin. So illegale Sachen. Ja, also wie gesagt, so gut kennt ihr sie nicht, ob sie noch einen vernünftigen Job hat, aber auf jeden Fall hat sie Zugriff auf Flugzeuge, Fahrzeuge, Boote ebenfalls, eine Menge Drohnen, also man kann sich da auf genug Cover einrichten, wenn ihr mal sowas bräuchtet. War menschlich, ne? Die ist menschlich, ganz klar. Ist der darauf Zugriff oder kann sie die Dinge auch bewegen? Sie kann bewegen. Also ja, die ist professionelle Riggerin. Und ja, macht das auch schon seit einigen Jahren. Your kind of girl. Wenn du möchtest, kannst du gerne was mit der gehabt haben. Which is not. Es ist kein Kind von Traurigkeit. Ja. Würde, also vom Typ her würde es zu mir passen, glaube ich. Mein Charakter sieht ja auch so relativ bisschen abgeranzt aus, er hat so einen strubbeligen Bart. Ja. Das war ich sehr schön. Da habe ich das Bild genommen, wegen dem Bart. Ja, so. Natürlich, nicht wahr? So. Natürlich wegen des Barts. Und jetzt hast du dich schon nach den anderen Frauen angeguckt, das ist dir schon klar. Das ja, ich weiß doch, dass ich ein schwerer Nöter bin. Ah, wow. Wie heißt dein Kontakt nochmal, deine andere Runnerin? Pam? Genau. Pam kommt mit zwei Cocktailgläsern und ist sichtlich irritiert bzw. ein bisschen angewidert von dieser, naja, etwas schäbigen Atmosphäre, die ihr Vector sich für den Geburtstag von eurem lieben Void ausgesucht hat, denn sie lädt euch alle ein. Oh ja. Mensch, Pam, jetzt hab dich nicht so, du guckst ja wie drei Tage Regenwetter. Bitte setz dich hin. Ah, den letzten Blick von dir habe ich letztes Mal in Seattle so gesehen, oder? Weißt du noch? 72, der Ares-Run, und sie winkt ab. Lass mich damit in Ruhe. Hättest du nicht was Vernünftiges aussuchen können, wendet sich an euren Adepten. Das war besser als unbezahlter Urlaub, würde ich sagen. Naja, gut, da hast du wohl recht. Allerdings, sie schaut sich so auf der rechten Seite eine der Damen an, die gerade einen normalerweise physikalisch nicht möglichen Move an der Stange macht und rückwärts nach oben krabbelt. Du vermutest irgendwelche Myomer-Partikel auf der Haut, die sie nach oben bewegen. Das ist doch klasse. Was du willst. Sie arbeitet bei ihm in der Agentur, beziehungsweise für die als freischaffende Escort-Dame. Oh. Ja. Nicht so eine Art von Escort-Service. Ich möchte das. Ja. Nein, nicht so ein Escort-Service. Natürlich nicht. Nur absolut nein, kein Happy End. Ich möchte nochmal klarstellen. Richtig, alles ganz seriös. Dass es wirklich nur um die Bodyguard-Service geht und dass die Leute halt etwas netter sind und nicht so dreckig aussehen wie andere. Die sind eben. Weil du mich nochmal anguckst, ne? Wenn ich nicht so kurze Beine hätte, hätte ich dich unter den Tisch gerade getreten. Da knuff ich die mal, kannst ja mal eine Nacht auf meinen Body auf. Und sie wendet sich ab. Ich glaube, das ist nochmal. Schätzchen, du bist unter meiner Preisklasse. Ich kann mir nochmal so einen trinken, ne? Ja, also wie gesagt, Vector lädt ein. Sie hatte wohl offensichtlich in letzter Zeit durchaus viel Glück und einige High-Price-Runs abgezogen. Und wie gesagt, ihr seid eingeladen. Wenn ihr auch was zu essen, hier gibt es auch noch so Snacks und so ein Kram. Also wenn ihr so noch irgendwas in der Richtung haben möchtet, könnt ihr euch da auch gerne bedienen lassen, respektive. Also ihr könnt auch gerne Bedienung an den Tisch kommen lassen. Müsst ihr nicht sagen, glaube ich, alles selbst holen. Aber Pam hat gerade die Gelegenheit genutzt, um ein bisschen von der CD-Atmosphäre hier wegzukommen und draußen einen zu rauchen. Prost auf den verdammten Void! Prost! Ja, dann. Prost! Sehr gut. 25, was kriegt man da zum Geburtstag? Und Vector gestikuliert so in deine Richtung. Und pscht. Geschenke gibt es erst nachher, verdammt. Hä? Und sie extra im Ring stellt das Ding auf den Tisch. Gib doch ein Moped. Und das ist wirklich lange her, oder? Wann haben wir dich kennengelernt? Oh, wie lange mag das jetzt her sein? Shit, genau. Währenddessen blendet so die Troll-Punk-Band im Hintergrund ein bisschen leiser aus. Das war doch bei dieser Geschichte in Downtown, oder? Ja, klar, es war in Downtown. Was war das? 29.06.2070. Ich erinnere mich, als ob es heute wäre. Ja, ganz genau. Also streng genommen halt vor 4,5 Jahren, aber so in etwa müsste das hinkommen. Erinnert euch da dran? Dieser verdammte Run auf dieses Krankenhaus, wo wir so last minute dazugenommen wurden. Queen Elizabeth, total in den Medien. Shit, wie war das nochmal? Merkst mal bitte auf das Bild mit dem Innenraum dieses Flugzeugs. Jetzt betreten wir den Framed Narrative Teil des Abenteuers. Ihr sitzt an Bord dieses Vertibirds, was du gerade da gesehen hast, diesen VTOL-Helikopter, quasi der diese schwenkbaren Dinger hat, Vector halt am Steuer. Über um euch herum, durch diese zwei Fenster da links und rechts, seht ihr den Nachthimmel von Hongkong, beleuchtet durch Flugdrohnen, als sie in so etwa 150 Meter Höhe durch die Straßenschluchten fliegt und die Dunkelheit und der leichte Nieselregen an die Scheiben prasselt, trotz dass es eigentlich Sommer ist. Heute nieselt es ein bisschen über der Hafenstadt und mit euch an Bord sind zwei weitere Personen, an die ihr euch jetzt tatsächlich auch grob erinnern könnt. Aber was mit denen passiert ist, seid ihr euch noch nicht ganz so sicher. Unter anderem dieser Herr, Hayes, ein No-Frills Straßensamurai ohne Ehre, also eher, also ist nicht für so sehr Straßensamurai, sondern eher Söldner, veritabler Söldner, Kollege von mir tatsächlich, hat in ein, zwei Runs mal mit dir zusammen gedient. Und er hier, Sparks, ein durchaus etablierter Hacker, allerdings nicht aus Hongkong, sondern aus, wahrscheinlich, wo kam der nochmal her? Aus Australien, genau, der ist nämlich Australier, allerdings auch schon seit einiger Zeit in Hongkong. Und als ihr so an euch runterguckt, fällt euch auf, dass ihr allesamt Outfits von Medicare tragt. Das ist so ein Medical Help Service, also so eine Art Dogwagon für Downtown Hongkong, die sich quasi so Uniform, oder? So Uniform, ganz genau. Sind, wenn ihr euch das aufschreiben möchtet, vorausgesetzt, ihr tragt keine Panzerung drunter. Es gibt also gepanzerte Varianten und nicht gepanzerte Varianten. Wenn ihr die gepanzerte Variante haben möchtet, ist das eine 6er Panzerung. Das Problem ist, wenn ihr zum Beispiel eine Panzerjacke oder sowas habt, könnt ihr die nicht drüber tragen. Eine Schutzweste klappt problemlos runter, also ein Brustpanzer, die Chameleon Suits ebenfalls, allerdings ohne Mütze und Helm natürlich. Panzerjacke passt nicht, allerdings, oder halt ein Mantel passt ebenfalls nicht, das würde das Bild ruinieren. Okay. Was hat so eine Weste an? Weste ist, glaube ich, 9 oder sowas. Jacke hat 12, Weste 9. Dann habe ich ja 9. Jawohl. Also ich habe meine Weste drunter. Jawohl, in der Mitte zwischen euch, also genau wie gesagt, jetzt wo wir hier sitzen, stehen im Laderaum eine größere Einheit von, ja, gut, Frage, müsst ihr euch gleich mal würfeln oder fragen, was das ist. Und zwei so Liegen, quasi so Krankenliegen, die so mit so einem Tuch abgehängt sind und dann noch aller möglicher Schminkkram und sowas drauf ist. Welche Firma war das? Medicare von Mitsuhama Computer Technologies. Ist allerdings halt so ein Subunternehmer, also es ist quasi das Billigste vom Billigsten. Also es ist quasi sowas wie der öffentliche Krankendienst. Als ihr euch erinnert, als ihr das Ding eingestiegen seid, erinnert euch, dass die Polymerfarbe auf dem Vertibird ebenfalls in den weiß-blau-roten Farbschattierungen dieses Service gehalten war. Also angepinselt, beziehungsweise eben halt mit so einer Digitalfarbe, die sich halt die Farbe wechseln kann und halt so ein Logo drauf backen kann. Das hat Vector wohl gemacht. Viel mit Blaulicht, ne? Selbstverständlich. Ja, ne? Das ist auch ohne, dass du bei Rot halten musst, über die Kreuzung fliegen. Mit Lull, ne? Blaues Licht killt rotes Licht, genau. Die Stimme von Vector klingt euch im Kopf. Erinnert euch noch an die ganze Scheiße, wie die jetzt damals anfing? Wir waren unterwegs und sind, oh Gott, eine gute Kiste allerdings, mehr schlecht als recht angepinselten VOG in Richtung Downtown, als dieser Bastard namens Hayes uns nochmal den Plan zusammenfasste. Hayes steht, cool wie er ist, dessen Uniform auch eher bedingt gut über seiner Panzerweste hält. Also er hat die Version, die er bekommen hat, ist offensichtlich ein bisschen klein, spannt also ein bisschen. Ihr habt außerdem noch, wenn ihr haben möchtet, alle einen offiziellen Holster mit einer Fischetti 600. Klar. Das ist die offizielle Dienstwaffe. Ansonsten habe ich meine Waffen, die ich hier habe, oder? Und sonst hast du deine Waffen, die du hier hast. Allerdings, also die offizielle Ausrüstung dieses Teams, das ihr darstellt, ist eben eine Fischetti 600. Also eine einfache, leichte Seitenwaffe für Sicherheitsteams und sowas. Plus 2 Magazine, wenn ihr die habt. Ja. Außerdem hat jeder noch ein Medikit Stufe 2 dabei und wie gesagt, im hinteren Teil des Flugzeugs steht noch so eine fette Einheit, was weiß ich, 3x3 Meter groß und ja, was das ist, wisst ihr nicht. Medikit Stufe 2, ich würde aber gleich meine Waffe nehmen. Predator. Ja. Also alles, was größer als Pistole ist und halt nicht versteckt zu tragen ist. Ich nehme meinen Predator-Dinger. Also ihr könnt natürlich alles versteckt tragen, aber ist halt so ein Sturmgewehr verstecken ist halt schwierig. Ich habe nur meine Predators dabei. Ich nehme die Fichetti. Ich nehme die Fichetti. Ja, das passt auch problemlos in den Holster. Also wenn ihr halt irgendwas Pistolengroßes habt oder Taser oder sonst was, das kann man mehr oder minder problemlos in den Seitenholstern tragen. Und alles andere müsste passen. Okay, Hayes, den Vector gerade als verdammten Bastard tituliert hat, steht in der Deckenkonstruktion des VTOLs festgeklammert, hat so eine Maschinenpistole umgehangen und lädt die gerade nochmal durch und schiebt die dann in den in diesen Krankenkarren rein, verstaut das dann ebenso. Und dass man halt nicht sieht, was da drunter ist. Also das sind halt so eine Plane, die da drüber, also eine Decke quasi, die über das Ding hängt. Und wenn du also zum Beispiel Sturmgewehr oder sonst irgendwas oder größeres Equipment mitnehmen möchtest, kannst du das gerne da drunter lagern. Und gleich schmeißen wir es raus. Leider keine Leiche drunter. Gemacht. Dann hätte ich bestimmt so ein paar Gramm Sprengstoff dabei. Ja, kannst du gerne. Ich weiß ja nicht, worum es geht, aber... Ja, also ich habe mich damals bestimmt genauso akribisch vorbereitet, wie ich das heute natürlich tue. Ihr könnt, wie gesagt, alles, was ihr so auf eurem Charakterbogen habt, könnt ihr gerne mitnehmen. Sofern ihr es verstaubt kriegt und keine Angst habt, dass irgendwer... Ja, dann würde ich mal so, ich weiß nicht, wie viel Sprengstoff braucht man denn so? Was ist denn... Ja, natürlich, was du vorhast. Das war ein bisschen. Nicht das, so viel, das Gebäude, ein Raum, eine Wand. Eine Tür. Ja, aber für so Tür? Dinger brauchst du dann aber nicht so viel, ne? Und für so ein... Irgendwas als Schloss aufsprengen oder Türen. Nö, das ist natürlich jetzt nicht so dramatisch. Also da kannst du ja, natürlich... Nehme ich mal, das ist ja so eine Art Plastik, den kann ich mir jetzt zurechtschneiden. Hast du Plastiksprengstoff oder regulären Sprengstoff? Ja, regulär. Aber den geht es auch in flüssig oder... Ja, Knetmasse. Was du halt haben möchtest. Ne? Das ist dir überlassen. Ich denke, was du mit deinem Bier verwechselst. Genau. Das jetzt ja nur... Das in der Gegenwart des Jahres 2005... Richtig, das Rückblendenbier des Jahres 75 da ist. Genau. Zahnstoff. Ja, den pappe ich dann aber auch so unter diesen Transportdienst, ne? Ingo? Ja, das ist der Combat Knife. Ja, das kannst du problemlos entweder in Ingo, das Ding packen. Ingo, du musst ihn zuhören. So, dass es keiner sieht, hat er gesagt. Ja, wo ist die Frage? Das mal. Und so langsam wie möglich. Wo? Unter diesen Wagen auch. Einfach, ach so. Die Wumme habe ich, klebe ich das einfach so ein bisschen weiter hinten an die Decke. So. Ja. Den Sturm wieder einpacken? Nee, nachher ist es oder weg. Hier essen. Es kann nicht, wobei bemerkt, es kann nicht weg sein. Weil ich hab's ja noch. Wir sind in der Vergangenheit. Aber vielleicht haben wir auch ein neues gekauft, was nur genauso aussieht. Alles, was hier was mit eurer Ausrüstung hier passiert, habt ihr gleichwertig. Aber ich kann ein paar mehr Narben kriegen. In der Gegenwart, ja, so sieht's aus. Geil. Habt ihr in der Gegenwart ersetzt. Dann nehme ich mein Sturmgewehr mit. Ja, also wie gesagt, ihr habt zwei Liegen, je nachdem, wo ihr da was unterbringen wollt. Ja. Dann lege ich mein Sturmgewehr unter die andere Liege und mache da auch meinen 400 Gramm Sprengstoff dran. Sehr schön. Granatenkrempel, also wenn du alle Granaten mitnehmen möchtest, musst du mir sagen, wo die sind. Nimm mal von jedem einen mit und ich nehme die Preto mit. Ja. Wo? Zwei Liegen hatten wir, oder? Ja, zwei Liegen, genau. Ja, haben wir jetzt alle eine benutzt? Oder? Ich habe die andere Liege. Hier, also links Vector hat. Mach in die eine Liege Vector, Granaten. Haze hat das in die eine Liege gepackt. Jetzt haben wir noch eine Decke hinlegen, bevor so. Die Dienstag und Smartlink? Nee, natürlich nicht, die haben Laserpointer, aber du bist auch gar nicht da, Sonnenschein. Ach, ich bin gar nicht da. Du bist nicht an Bord. Achso, das ist gut. Ja, du liegst wahrscheinlich in der Leichenhalle. Ja. Ich nehme von jeder Granate ein und eine Pretor und die packe ich auch da. Wenn sie schon an den Dingern rumfummeln, Neugier, dein Name ist Vibe. Dann wollen wir mal gucken, was da drunter ist. Wo drunter? Unter den Tüchern. Ah, könnte ja eine Leiche drunter sein. Einen, wie gesagt, ist nix. Unter dem anderen ist halt so ein Schminkset. Also so ein Filmausstattungsding für gefakte Wunden und so. Geilo. Ja, also. Aber keiner von uns hat welche momentan. Bisher hat noch keiner welche. Also ihr seid ja momentan zu 3, 5, 6. Gut, dass ich auch die Skills habe. Nicht? Ich bin getroffen. Dieser Schmerz. Oh nein. Nochmal aufstehen und nochmal hinfahren. Ja, Haze blickt sich nochmal um, guckt nochmal in die Runde, was ihr so alles macht. Also ihr seid auch gerade dabei, den Kram zu verstauen. Möchte jemand wissen, was das für ein Ding ist, für ein Gerät? Auf jeden Fall. Ja, wenn wir mal das irgendwas Medical Knowledge Skills. Irgendwas in der Richtung. First Aid habe ich. Nee, Wissensfertigkeit, bitte. Parazoologie? Nee. Kannst du nicht mal von abhängen. Nein, so aber es ist Medical irgendwas, ja? Es ist irgendwas Medical offenbar. Nein, es ist keine Waffe. Medical. Ihr könnt auch einfach fragen, wenn ihr Bock habt. Ja. Also. Was macht eigentlich der? Wie schaut es denn aus? Also der ist doch Hayes und der. Sparks. Sparks sitzt da rum und bastelt an seinem Comlink. Der sitzt mit im Team. Okay. Weiß einer von euch, was das ist? Ich frage einfach mal dreist hier Sparks. Ich frage mal an beide gerichtet, Sparks und Hayes. Das ist so ein Autodoc. Können wir Verwundungen und sowas mit verarzten bzw. stabilisieren in Grenzen sagen. Also wie gesagt, ihr habt etwa 12 Sitze. Also wie gesagt, ihr seht ja da hinten wieder einer Sitz. Das heißt, pro Sitz ist einer. Das heißt, also, da passen 10 bis 12 Leute rein. Auf die Liegen nochmal 2, beziehungsweise da, wo die Liegen sind, passen nochmal so 3 bis 4 Leute hin. Also das müsste eigentlich hinhauen. Okay. Und hey, ist der Schminkkörper ist deiner? Hast du nachher noch was vor? Er blickt dich an mit seiner verspiegelten Sonnenbrille. Schiebt die Brille runter. Tu nicht durch, weil du bist. Und er ist, wenn du dich erinnerst, ich glaube, du erinnerst dich, dass da so ein bisschen Animosität zwischen euch herrscht. Hm. Ja, das hätte ich jetzt. Hayes steht da drin, währenddessen fliegt ihr durch ein Luftloch und es sagt runter. Hayes bleibt allerdings solide stehen, wo ihr gerade steht. Und, der Cyberware ohne Ende? Ja. Alles klar. Der hat eine Essenz, die dir Grauen verursacht. Okay. Nicht grau. Du kannst fast als Wessel nutzen. Ne? Nee, dafür, da läuft nicht mehr viel. Da ist so wenig von menschlich übrig. Da, ja. So ein Geist kann Cyberbein nicht viel mit anfangen. Daher. Okay, aber es wäre doch mal cool festzustellen, was sich davon dann noch bewegt. Ja, das ist auch mal. Nur mal so, einfach mal. Quibbel, quibbel, quibbel. Ja. So, Leute, wir wissen alle, warum wir hier sind. Und sorry nochmal für die kurzfristige Bereitschaft, aber ich denke, die 20.000 Nuyen, die hier jeder pro Person kriegt, sollte durchaus ausreichend sein, um euch für die Kurzfristigkeit der Aktion zu entschädigen, nicht wahr? Mhm. Ja, ja. Ich fasse den ganzen Scheiß nochmal kurz zusammen, damit mir jetzt nicht irgendwer nachher ankommt und sagt, ja, ich weiß nicht, was passiert ist. Da haben sie mir in den Kopf geschossen, jetzt bin ich tot. Also, die ganze Scheiße hier ist ein Support-Run für ein anderes Team. Verstanden? Das andere Team, genauer gesagt zwei andere Teams, werden eine Extraktion durchführen im Queen Elizabeth Memorial Hospital. Da sind wir gerade auf dem Weg hin und er deutet eben halt aus dem Fenster und zeigt auf das Hochhaus, bitte. Das links da, zweite oben. Das ihr in der Entfernung seht. Schön. Mitten in Downtown. Da fliegen wir jetzt rein. Die, haben da nicht alle Fenster, die sollen irgendeinen Wissenschaftsspasti da raus, sondern keine Ahnung, wer das ist, weiß ich nicht. Jedenfalls sind wir der Backup-Plan. Wir sollen sicherstellen, dass die Spinne, die da Dienst hat, und er deutet eben halt auf das Ding, Spinne, wer es nicht weiß, ist der Sicherheitsrigger bzw. Decker, der sich um die Sicherheit des Hauses kümmert. Dem anderen Team nicht dazwischenfunkt und wir sollen die Security ausschalten. Also, Plan ist wie folgt. Wenn irgendjemand andere Ideen hat, bitte raus damit. Landen und undercover rein. Wir reagieren auf ein High Threat Response Team. Möchte irgendjemand irgendwas eigentlich in der Zwischenzeit machen? Parallel, Radio hören, Fernseher gucken, ans Fenster gucken, irgendwas. Also ich gucke mir den Anflug an im Grunde. Dann gib mir mal einen Perception-Wurf. Perception? Jawohl. Wenn du kein Skill hast, hast du keinen Perception-Skill nicht. Dann was? Guckst du nur aus dem Fenster. Nein, er kann ja trotzdem würfeln. Auf was für ein Ding Intuition. Das? Intuition? Hast du ja, keine Perception? Nein. Vielleicht sollten wir deinen Charakter noch mal wieder haben. Ja. Denn du guckst ja nicht raus. Du, du nicht, lauscht ja gespannt. Ja, wobei Perception ist eigentlich für so einen Charakter auch nicht verkehrt. Ja. Ja. Ja. Ja. Wie oft sagt dein Meister das? Nee. Ja, nee. Nee. Nee. Da, Geld am Boden. Wo, wo? Oh, wunderbar. Was ist das? Eine 1 oder 6? Okay, naja, zumindest ist es kein Botsch. Aber du hast zumindest schon mal zwei Erfolge. Du siehst in der Entfernung, also es nieselt leicht, allerdings du siehst in der Entfernung mehrere Rauchfontänen von einer Ecke der Stadt aufsteigen. Hast du irgendwas Hongkong-Wissenstechnisches? Ich habe Local Gangs. Vielleicht weiß ich, ob da irgendwie Gang-Territory ist in der Ecke oder so. Oh, dann würfel mal. Auch Intuition übrigens. Also, auf Intuition? Also kurze Zusammenfassung, du nimmst immer einen passenden Wissensfertigkeitsskill plus ein Attribut. In dem Fall, weil es Straßenwissen ist, wäre es Intuition. Achso, also ich nehme die Gangs plus Intuition. Genau, plus dein Intuitionswurf. Deswegen habe ich immer da Buchstaben hinter. Ja, das muss ich noch machen. Das ist ein guter ja, Hinweis. Der Adept ist vorbereitet. Erfolge. Ah, hervorragend. Das ist kein Gang-Territorium, sondern das ist da, wo also eins der drei Kraftwerke der Innenstadt ist. Hm. Also undercover rein. Höchstwahrscheinlich werden ein, zwei Ärzte auftauchen. Die müssen wir irgendwie abfangen und ruhig stellen, bis wir im Aufzug sind. Wir haben Pläne des Krankenhauses. Die Sicherheitszentrale ist im 16. Stock. Na, dann geht's, ja. Nein, Ärzte abfangen, sicherstellen, dass sie nicht irgendeinen Geschissel machen oder Notfall rufen oder sonst was. Wir haben jetzt schließlich keine Verbunden dabei, außer deine verdammte Leiche, auf die du bestanden hast. Und der deutet halt in den hinteren Teil. Ja. Warum hast du den da hinten hingelegt? V-Talks. Weil das Ding stinkt. Deshalb. Es stinkt nicht. Naja. Es duftet, es hat ein wunderbares und herrlich ehrliches Odor. Es ist ja abgehangen. Warum auch immer du die brauchst. Das glaubt uns außerdem niemand, dass der Typ gerade erst verwundet wurde. Och, man kann ja ein bisschen schminken vielleicht. Als wäre da keiner, wo wir hinfliegen. Wie gesagt, irgendwer... Man muss immer was zaubern. Was ist da dabei? Frag ihn. Kann man die Leiche nicht auch so verzaubern, dass er aussieht wie vielleicht irgendwer Wichtiges oder einigermaßen Wichtiges, der vielleicht in so ein Krankenhaus geflogen werden würde? Fällt uns da vielleicht jemand ein, so ein Lokalpolitiker oder irgendwie sowas? Zum Beispiel, wenn ihr gerne, also funken müsst ihr gleich erst, aber wenn ihr den gerne melden wollt, dann, aber du gehst wahrscheinlich davon aus, also gesunder Menschenverstand sagt, dass die wirklich wichtigen Leute nicht in einem allgemein verfügbaren Krankenwagen oder Transport. Oder deshalb. Ja. Aber wir könnten ihn ja schon später schminken, auf so eine Bade legen und durch die Räume schieben. So war der Plan. Also wie gesagt, zumindest Sparks können wir hier, wie gesagt, wir haben nicht genug Kostüme für alle, beziehungsweise Uniformen, denn so ein Response-Team ist normalerweise nur 4 Leute stark und wir sind halt zu 6, beziehungsweise Vector bleibt sowieso hier und sie winkt so aus dem Cockpit nach. Das heißt, wir sind noch 5. Richtig. Das heißt, einer von uns ist auch noch auf eine Bar. So sieht's aus. Ja, nix muss. Also der Plan ist, zur Sicherheitszentrale durch die Security vor Ort ruhig stellen. Wie wir das machen, ist uns überlassen. Ich bin dafür, dass wir den allen in den Kopf schießen, dann haben wir wenigstens Ruhe. Klingt nach dem Plan. Ohne Aufsehen zu erregen, selbstverständlich. Und er titscht so auf seinen Schalldämpfer, den er in den Gürtel gesteckt hat. Die Spinne ausschalten, was für höchstwahrscheinlich etwas schwieriger wird, da die Typen normalerweise in einem abgeschlossenen Raum sind. Aber wir haben die Bodenpläne, wir sollten das eigentlich problemlos finden. Wissen wir auch, in welchem Stock dann? Ja. Bitte? Wo der sitzt, welcher Stock? Der ist so, oder auch in der Security? Der ist ebenfalls in der Security, allerdings in einem abgetrennten Raum. In welcher Reihenfolge müssen wir nachher mal gucken. Und dann hier Sparks Monsieur wird dann die Gebäudesicherheit für uns übernehmen, damit wir den ganzen Kram in Kontrolle haben. Dann werden wir die Füße hochlegen, 20.000 Nuyen abwarten und für den besten Stundenlohn, für den er jemals gearbeitet hat. Es sei denn, und er guckt so zu dir. Moment, aber dann die Wachen ausschalten und die Spinne ausschalten, ist der Backup-Plan? Ich sage, es ist kurzfristig. Wenn du damit ein Problem hast, da ist die Tür. Das weiß ich noch, ob der Run erfolgreich war? Und ihr seid immer noch im Helikopter. Weiß ich noch, ob der Run erfolgreich war? Nein, das ist ja der Witz des Ganzen. Alles ihr erinnert klar. Euch ja gerade. Ach so. Er weiß, ob der Run erfolgreich denken, war. Ne? Das ist jetzt so. Noch nicht. Naja. Er wird ja erst 25. Und naja, schon 27. Richtig. Ne? Ich wollte gerade sagen, 25 für den Zweck nicht alt, glaube ich, oder? Nee. Sparks absetzen, der übernimmt dann die Gebäudesicherheit. Wir halten die Füße still. Ja, ich gehe schon mal rüber zur Tür. Ne? Wo ist denn der Ausgang hier? Du bist immer noch im Helikopter, ne? Heißt das, ja. Smart übernimmt die Gebäude, das heißt, er hackt sich da rein. Richtig, er kümmert sich darum, dass neue aber Leute nicht das nicht die Spinne automatisch, weil er merkt, dass da was die Spinne wird zu diesem Zeitpunkt im besten Fall schon tot sein. Ah. Er übernimmt die Aufgabe der Spinne. Im besten Fall fällt das nicht auf. Ach so, ich dachte, er macht das schon. Okay. Sparks richtet sich da aus mit seinem breiten australischen Akzent. Das wird schon klappen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ich habe eine Rigger-Kontrolle, das klappt alles problemlos. Ich gehe da rein, kümmere mich um das Ding, Füße stillhalten. Die anderen beiden Teams sind in der Zwischenzeit dabei, den Dock oder was auch immer das ist, zu extrahieren, irgendwo aus den oberen Etagen, keine Ahnung. Dann, und also Sparks hat offensichtlich übernommen, halt die Klappe und Hayes unterbricht ihn. Sparks gibt ihm einen skeptischen Seitenblick. Dann werden wir, wie gesagt, die Füße stillhalten, bis ich das Signal bekomme. Dann werden wir uns in geordneter Weise in Richtung Forschungslabor aufmachen, wobei ich noch nicht weiß, in welchem Teil dieses Gebäudes das ist, aber dafür haben wir ja die anderen. Die werden uns sagen, wen wir mitnehmen sollen. Im besten Fall ist das Ganze natürlich undercover, nicht mit großem Aufsehen. Die beiden anderen Teams werden sich um die Leute kümmern, die sich eventuell uns entgegenstellen, beziehungsweise die Sicherheitsleute, die noch da so herumwuseln, weil die werden wahrscheinlich nicht praktischerweise alle gerade Mittagspause machen, während wir ankommen. Die werden sich darum kümmern. Im besten Fall gehen wir rein, holen 15, 10, 15, 20, je nachdem. Wir haben 12 Sitze Platz. Wir gucken mal, wie viel wir reinpassen können. Wir nehmen die mit, bringen sie zum Dach. Vector kreist in der Zwischenzeit um das Gebäude. Wir gehen rein. Milk Run. Easy, lass Papa mal machen. Wer hat das drauf? Bitte? Was für ein Schwätzer, ey. Ja, total. Der Nerv. Kenne ich den eigentlich schon nicht vorher? Oder? Von der Reputation. Kenne ich den auch gut oder kam mir das vielleicht nicht vor, dass er den anderen so abgegriffen, also abgeschnitten hat? Sparks kennt ihr gar nicht. Er hat euch gegenüber vorgestellt und so, ist aber auch schon länger in der Stadt. Also ihr habt schon mal gehört, dass sie hier in der Gegend ist. Mhm. Ja. Naja. Was möchtest du machen? Ja, ich will wissen, ob die Wahrheit sagen. Wer? Hayes. Ja, den kenne ich ja schon länger. Ja, aber der eine Schwafel sagt. Ja, das ist Hayes. Das ist der Typ, der da oben steht. Spark, das ist der richtig. Ich habe ja auch gestern um 0:15 fertig gemacht. Der das Ganze leidet. Das ist Hayes. Ja, klar. Ja, bitte. Das alles stimmt. Ja. Dann legst du jetzt, euer Magier möchte gerne Magiern. Ja, so, dass der was nicht sieht. Ne? Kann das Flugzeug abstürzen, wenn er scheiße macht? Alle weg von den Püppchen. Ja, also, nein, er möchte nur die Wahrheit analysieren, ob Haze euch bescheißt. Ja, aber mach das. ja, du legst jetzt einen Wert dieses Spruchs fest. Von 1 bis irgendwas. Bis irgendwas. Das ist das Limit, wie viele Erfolge du maximal haben kannst. Ja. Dann würfelst du mit Spruchzauberei plus Magie. Mhm. Also, wie heißt es? Spellcasting im Englischen plus Magie. Magie war was? 6. Bei was? 6 immer, ja. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8. Tja, was nehmen wir denn da für eine Stufe? Tablet. Das sind wohl 3. Ja, von uns jetzt mal gucken. Ja. Ach Gottchen. Naja. Das ist doch super. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 3 Erfolge. Ja, eben. Viel ist das ja nicht. Ja, das heißt also, jetzt würfelst du deinen Entzug. Ja. Das ging nochmal wie? Also, da hast du jetzt Charisma. Ja, habe ich. Plus Willenskraft. Aber ich guck nochmal, bitte komm. Wo ist denn das? Das Papierregelwerk. Ach Mann. Was steht denn bei Entzug übrigens bei dem Spruch? F minus 2 habe ich dir von ungefähr von 5 Minuten. Okay. Force minus 2, das heißt, du hast einen Entzug von 1. Toll. Den musst du jetzt wieder stehen, bitteschön. Mit dem ganzen Geraffel. Mit dem ganzen. Ja, kriegst du mal hin. Das wirst du wohl schaffen. Ja. Guck mal. Oh. Ja, hervor. Kaum eine einzige 1 hervor. Kein Entzug. Kein Entzug? Nein, 0. Tolle Wurst. Mann, bin ich gut. Hat er gelogen jetzt oder nicht? Nein, er sagt die Wahrheit, ist sich allerdings des Ganzen ein bisschen unsicher. So. An der Stelle, ich mach mal schon mal einen extra Comlink-Kanal nur für uns auf. Okay. Ja, damit wir da schon mal unter uns sprechen können und nicht immer mit. Ja, quatschen könnt ihr die ganze Zeit gerne untereinander. Ja, ja, wenn man räumlich getrennt sein soll. Ja, deshalb darf ich mal nach, ob man es hier nur verheizen will. Also, dann wäre, wie gesagt, ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Also wie gesagt, 10 bis 12 Personen, wir werden gucken, wie viel wir mitnehmen können von den Patienten. Das Problem ist bei den Patienten, sie können sowohl ohnmächtig als auch sediert oder irgendwie verwundet sein, je nachdem, wie das ganze Ding da oben abläuft, das kann ich nicht sagen. Dafür haben wir diese wunderbare Medical Unit dabei. Sollte irgendetwas Dramatisches passieren oder sich jemand von euch eine Kugel einfangen, was natürlich zu vermeiden wäre. Vector sorgt dann dafür, die wird in der Zwischenzeit kreisen und dafür sorgen, dass wir Polizei, Funk und Ähnliches abhören können, sollte irgendetwas katastrophal schief gehen. Im besten Fall können wir eben halt mit Vector raus, das andere Team, das wird sich anderweitig. Und wir landen auf welchem Level und müssen in welches Level? Wir landen auf dem Dachgeschoss, also auf dem 26. Stock, genauer gesagt auf dem Landedeck dafür, die halt für Krankentransporte da sind. Dann gibt es einen Expressaufzug, durch das ganze Krankenhaus führt und im besten Fall halten wir dann eben halt irgendwie unauffällig auf dem 16. Stock, um die Sicherheit auszuschalten. Wissen wir, ob da laut Plan ist da nur Security oder sind da auch das ist das Security Room und. Nee, das ist, ja, wie gesagt, die ist ja da. Das ist also Verwaltung. Okay, aber also eigentlich keine Patienten, sondern wirklich. Das sind keine Patienten. Ja. Also der gesamte mittlere Teil, also ist quasi die Sicherheitszentrale und Verwaltung und so ein Kram, ist eben im oberen Teil und aus den Plänen geht ebenfalls hervor, dass die Etage über der 18., also von der 18. bis zum 24. geschlossen ist. Wegen Umbau. Ach, Umbau. Oh Gott, Umbau. Jawohl. Aber ist ja sehr verdächtig. Wenn wir dann zurück im Hubschrauber sind, bringen uns Vector zu einer Landebasis in Mainland China, irgendwo bei Changsha. Mhm. Dann werden wir abgesetzt. Mr. Johnson gibt uns unsere Kohle und wir haben alle einen wunderschönen Abend in Mainland China. Klingt doch easy. Irgendwelche Fragen? Dann Spark, darf ich bitten, und er deutet dem Decker sich an, auf die Liege zu legen, damit irgendjemand, der es kann, ihn anpinselt. Ich! Das war mein Einsatz! Jawohl! Ja, mach mal. Das Make-up bringst drauf 2 geskillt. Was denn? Schmetterling oder Biene? Batman! Du hast als scheiß Arbeitsbedingungen, weil alles wackelt und dröhnt. Ja, toll. Kriegst daher -1 auf deinen Pool. Ach. Tja. Zum Styling gehört ja sicherlich auch das Bemalen. Ja, so ein grober Schminktipps kannst du gerne geben. Nö, ich gucke einfach erstmal. Schminktipps gibt es doch. So. Wenn du natürlich, wenn jemand anderes gerne helfen würde mit realistischen Wundbeschreibungen und ähnlichem, der darf natürlich gerne mal würfeln. Das ist jetzt eine sogenannte Teamwork-Probe. Eine Teamwork-Probe? Ihr könnt alle wunderbare Sachen, die ihr also könnt, Ach, die eine oder andere Wunde habe ich sicherlich schon mal gesehen. Da könnt ihr mal hinten die Leiche begucken. Genau. Vielleicht hat die ja was Passes. Möchtest du mal gucken, komm. Ich muss erstmal würfeln, ob das überhaupt als Teamarbeit wahrgenommen wird oder als toll ein anderer macht. Nein, Ruhe, lass mich in Ruhe, ich kann das viel besser als du. Nein, aber ich habe First Aid. Ja, stimmt schon. Das hab ich auch. Dann darfst du das gerne würfeln. Geil. First Aid plus welches Logik. Attribut? Logik. Glaube ich. Da haben wir die Liste hierfür. Ja. Ja, das ist aber ergiebig. Schon mal ein. Na, immerhin. Also immerhin. Kann ich das auch würfeln? Bitte? Ich habe auch First Aid. Nee, du bist aktiv, das heißt, du pinselst gerade. Nee, krieg einen, ja? Möchtest du auch irgendwas machen? Ja, wir haben doch hier Styling, toll. Ja, dann dürfen wir doch mal einen Styling-Tipp. Was nehmen wir da sonst noch? Das ist Intuition. Intuition, ja, das passt doch. Guck mal. Also, wenn du mehr da oben und mehr da unten. Genau, richtig. Zwei Erfolge, das ist doch schon also was. Noch keinen kritischen Patzer. Au! Ach, realistisch. Du bist genau. Luftloch, oh! Also, Spark setzt sich widerstrebend ohne Uniform auf die Bahre und kein Kajal und schließt die Augen. Hat er, wie gesagt, so einen grünen Halb-Iro und eben halt die ganze Seite, die ganze rechte Seite mit so drei Daten. Du wolltest WLAN? Voll rasiert außer Seite und ist selbst insgesamt sehr hager. Okay. Ja, dann. Also, ich guck mal, ich nehme mal dieses Set und mach das erstmal auf. Genau, schau das gibt dir schon mal einen Bonus von +2. Wegen hervorragendem Arbeitszeug. Hast einen abgezogen für die schrecklichen Bedingungen? Hast du schon? Oder? Nee. Okay, ja. Ich komme hinterher. So, ich habe sogar die Orangen sind jetzt von dem Team oder von dem Ding. Ah, sehr gut. Ja. Was ist denn da so drin? Also so einfach ein Schminkzeug, ja? Volles Make-up, und so also Plastikwunden, Shit. Ja, okay. Ja, Settings. Ja, cool. Gucken wir erstmal, wie es wird. Wenn also du einfach nur oben das Ding runterziehst und dann auf diesen... Ist Schusswunden besser oder eher was WLAN anderes? Ich stelle mir Schusswunden am einfachsten vor. Irgendwie. Ja, natürlich. Das ist halt guck mal, eine Schnittwunde. Ja, ja, ja. Kannst du irgendwie nicht installieren, weil ich das geroutet habe. Cool. Nee, dann versuche ich ihm so eine schöne Schusswunde auf seinen Stirn. Dein WLAN zu Hause Penis. Aufs Auge. Auf die Stirn. Nee, auf die Stirn. Der Typ soll nicht tot sein, sondern verletzt. Er soll lebendig. Ja, wir wollten ihn nicht direkt in die Morgen. Er hat ja schon ein Erste-Hilfe-Team. Dann versuche ich es mit dem Durchschuss. Also der lebt halt noch. Das ist halt der große Vorteil. Okay, dann machen wir ein Loch in der Backe. Ja, zum Beispiel. Da muss er sich aber umdrehen. Hier die Orangen. Oh, zieh mal bitte die Einsen. Die sind mir auch direkt ins Auge gefallen. Ja. Ach du Liebe. Ah, naja, das erinnert mich an die Rollenspiele mit Volker. Das hebt sich auf, das ist weg, das geht nicht. Hier, die Orangen sind eure übrigens geworden. Ja, genau. Ist klar. Zwei Erfolge. Zumindest hat er jetzt was im Gesicht, was ansatzweise wie Wunden aussieht. Ja, und du entscheidest dich aufgrund der eher mäßigen Ergebnisse, aber der ist auch nicht wirklich der gute Vogel, der hält auch nicht still, der zappelt die ganze Zeit. Entscheidest du dich dafür, das mit reichlich Blut zu kaschieren. Okay. Es sieht wirklich aus wie ein Unfall, finde ich mittlerweile. Ja. Das ist wirklich aus das ist natürlich auch ein einfacher. Es war ein Unfall. Genau. Das ist doch viel effizienter. Natürlich, genau. Na, so schlecht ist es mir auch nicht geworden. Na, hast du schon Wein gemacht? Ja, super. Ich hätte es ja auch nicht besser gekonnt. Na gut. Sehr schön. Okay, also du pindelst so ein bisschen an Sparks rum und deckst ihn dann schön mit der Decke zu, packst dann auf das Ding. Noch ein bisschen ein paar Blutflecken auf die Decke. Ja, natürlich. Ja. Richtig. Ja. Du hast noch eine Leiche eines unbekannten Toten auf eine Liege zu verfrachten. Ja, die Leiche. Kann man jemand helfen? Wie schlimm sieht die Leiche denn so? Also erstmal gucken. Wie alt ist die Leiche denn so? Also die ist bestimmt eine Woche alt. Die riecht auch warum denn so kühlt? Alt? Wer hat den Respirator? Ja, habt ihr denn nicht was Frischeres gucken können? Kurzfristig ist alles das, was... Es ist Hongkong, hier sterben hier den ganzen Tag sterben irgendwelche Leute irgendwo. Und du bringst mir hier irgendwas Gammeliges. Ja. Das ist ja total angegammelt. Genau. Der war günstig zu kriegen. Ja. Und du hast nach einem Toten gefragt, nicht nach einem frischen Toten. Du hast nach einem Toten gefragt. Wozu trägst du Waffen? Ja, ich ziehe mir mal hier schon aus so einem Behälter so ein paar Einmalhandschuhe irgendwie raus. Ja, es ist ein Obdachloser. So wie es eine Woche alt ist. Ist doch, okay. Das ist hohl und dreckig. Also es ist tatsächlich ein Obdachloser, ein alter Chinese, offensichtlich, mit Mitte 60 gestorben. Nein, du würdest sagen, eine Überdosis oder irgendeine fiese ansteckende Krankheit. Ich sag nochmal Handschuhe. Boah, ja, zwei Paar Handschuhe. Boah. Ja, ja, natürlich. Und dann. Das ist halt eine Leiche. Ne? Ja, dann trag mal hier. Das heißt, der Fuß ab und der Knochen tut sich. Also, lass das, ja, das brauchen wir. Stärke plus Body. Stärke plus Body? Wer hat so Prustel? Machen wir eine Wahrnehmungsprobe. Ja, genau. Pock, pock, pock. Genau, irgendwas spritzt dir ins Gesicht. Genau, bei einem kritischen Patzer. Durchbrichst du die Bauchdecke oder so. Mach nichts kaputt. Ja. Ich dachte, du helfst ihm, weil du so zwei, oder? Kritischen Patzer müsste sich ja eigentlich an den... Wieso? Ja, einer an Arm, kann man jemand helfen, rübertragen? Ja, zu zwei. Lief auf die Support. Ja, sicher, ich sag, wie das geht am besten. Alles klar. Du musst am besten hier anfassen. Ja, wenn du so da drunter gehst, geht das. Drei? Ja, hervorragend. Drei hervorragend. Wunderbar. Zwei mit, ich halte auch die Decke hoch an der Liege. Genau. Mit wenig Mühe trägst du den schlaffen Körper, der schon ein bisschen müffelt, aber hinterlässt jetzt ein paar wunderschöne, adäquate Abdrücke auf deiner wunderbar weiß-rot-blauen Uniform. Lecker. Und packst den auf die Liege und flotsch. Körper rutscht noch so leicht nach links. Ich halte ihn mal fest. Und, ich wisch das mal von meiner Uniform mit diesem leichten Tuch ab, was wir da drüber legen. Es wird nur schlimmer. Versuch's nochmal. Wie läuft's oben rum? Ja. Hättest du mal nicht zwei auf Kochen, sondern zwei auf Waschen gegeben. Na gut, beim nächsten Mal werde ich es etwas präziser formulieren. Der ist wirklich schon sehr alt, und zwar in beiderlei Hinsicht. Er war vorher alt und ist auch schon wieder alt. Ja, richtig. Ah, er ist doppelt alt. Ja, so, dann mach mal hier dein Ding da mit dem. Ja. Das habe ich natürlich schon vorbereitet. Ja, natürlich. Den Zettel aus der Tasche. Ja, so, dann beschwör mal einen Geist. Hoch, runter, links. Ich sag mal, ich nicht, dass ich nicht traue, aber ich setze mich mal ein bisschen weiter weg. Einfach, ja. Ne? Oben und was unten, links, rechts, links, rechts. Ich sehe du hier. Magie sind schon mal sechs. Auf einmal vertust du dich beim Fokus jetzt. Ja, und irgendwie im Code als Status. Plus, so. Sammeln. Können wir mit dem dann reden als Geist, ne? Ja, ja. Aber er... Dann nehmen wir doch folgt nur ihm. Wassergeist, habe ich ja mehr Würfels. Nur er kann den Geist bewegen. Er könnte das ja auch dem Geist auch den Befehl geben, dass er auf euch hören soll. Ah, ja. Sag ihm einfach nur, du was Witziges. Was für eine Art von Geist hättest du denn gerne? Dann liste dir das. Achso, ja, richtig. Ich wenn der Geist fertig ist, frag ihn, ob er kochen kann. Was soll er denn machen? Genau. Tja, Kampf ist ja schon mal ganz praktisch, ne? Zum Beispiel. So ein tollen. Was ist das denn da? Das kann ich nicht mehr lesen. Aber ist auch was egal. Denn? Das da? Illusion, genau. Nee. Das ist das hier überflüssig. Das heißt aber auch, du brauchst immer eine Wessel. Also du kannst es kein Geist, der durch Wände fliegen kann oder so, weil er braucht immer eine Wessel. Das geht schon. Also der kann einen Astralgeist kein Problem ausbeschreiben. Ach so. Der kann sich halt nur nicht manifestieren. Dann nehmen wir doch für den Kampf. Ich wusste ja vorher auch nicht genau, um was es ging. Also Kampf ist ganz praktisch. Ein Feuer, ein yes. Feuer, yes. Jawohl. Ein Feuer, yes. Ja. So, wir haben einen Typ. Veto. The higher the force, the more powerful. Okay, dann brauchst du jetzt ein Level. Auf welchem Level möchtest du den Geist beschwören? Ja, auch hier. Höher ist das schwierig. Sauerstofftanz ist schon vielleicht. Was reicht das? Ich wusste ja vorher nicht. Ich sag nichts. Also der Mann ist Feuer. Ist das klug im Krankenhaus so? Der brennt nicht. Sagt? Das ist lediglich also quasi. Ja, aber wenn er mit Wasser in Kontakt kommt zum Beispiel, macht das was? Ja, der hat eine Allergie gegen Wasser. Instant Monster? Das ist ein vorbereiteter. Ja. Quasi, ja. Wie man das eben früher so machte. Nicht? Also kannst du pinselt das alles auf ein Zettelchen, pappt das an das Ding und dann läuft er da rum. Ein Golem. Fast. So ungefähr. Ja, so ein bisschen wie ein Golem. Ja. Cool. So ungefähr, ja. Der hat übrigens hervorragende Stats, wie du dir vorstellen kannst. Ja, ganz toll. Natürlich. Ja, ziemlich. Hauptsache kann man zeigen, was man so. Also sieht mal, zeigen, was geht man nicht kann. So schnell. Ja, richtig. Also, Stufe. Ja, was brauchen wir denn? Zwei reicht bestimmt. Gut, die bekommen keine optionalen Kräfte. Ab 3 bekommst du eine optionale Kraft, bis 5 und ab 6 bekommst du dann 2. Die drei. Zusatzkräfte. Ja, dann nehmen wir dann 3. Feuergeist könnte zum Beispiel Feuer werfen oder so. Cool, dann soll er Feuer werfen. Ja. Nehmen wir einen Dreier. So, dann gucken wir mal. Ein oder? Spirit of Fire. Du hast aber Sprint schon mit der hat auf jeden Fall Ascen, Astralkampf, ja. Exotische Fernkampfwaffe, also Flammenwerfen. Nein, nein. Der ist so wie C4 Flug, oder so, da passiert nichts. Combat. Und du kannst dir dann da kannst du auch mit Frauen ausdrücken, wenn du den Erfolg hast. Ja. Also, Andi, der hat automatisch Accident, Astral Form, Confusion, Elemental Attack, Energy Aura. Ich hab gestern irgendwie etwas gesehen, wo sie die Steaks in der Tonne gesprengt haben. Ja. Kann verschlingen. Wenn wir so einen C4 irgendwie gekocht haben, das ist auch ziemlich geil. Kann sich materialisieren, wobei das halt in deinem Fall schon erledigt ist. Und Sapiens, das heißt, der ist ansatzweise intelligent. Korb. Oder so. Medicare. Genau, richtig. Also der ist halt nicht geistlos. Genau, danke schön. Das ist das Logo. Was? Das ist das Logo des Krankenhauses. Tolle Wurst. Selbst gebaut. Warum hat die Queen Elizabeth Krankenhaus? Aus dem Queen Elizabeth Hospital in Birmingham geklaut. Das Logo weiß ich nicht mehr. Verstehe. Das wird aber besser, wenn du in der Uni arbeitest. Ne? Ja. Da hast du dann öffentliche Mittel. Oder so, richtig. Mal. Genau, wir können ein bisschen basteln. Hast auch Zeit an der Hand. Richtig. Ja. Also, er hat noch 4 Guard, Noxious Breath, das ist halt Feueratem bzw. Stinkatem und Suche. Und hat natürlich die Allergie Wasser und die ist auch ernsthaft und plus 5 Meter und die kann super sprinten, so ein Feuergeist. Na, man soll auf jeden Fall vermeiden, sich als Feuergeist zu erkennen zu geben. Ja, das muss ihn aber erstmal rufen. Opposed-Test, Summoning Klaus. Und Magic gegen Force. Das heißt also, du hast einen Limit von Stufe 3, möchtest du gerne haben. Ja. Und der wehrt sich mit Spirit Force. Das ist ja gar nicht so wahnsinnig wild. Denn Geister mögen nicht beschworen werden. Beschwört. So möchtest du eine Reagenz hier ausgeben. Minus 1 Stinkekörper. Und so. Das change the limits. Also du könntest zum Beispiel das Limit, das der Geist hat, also du hast deinen Dreiergeist beschworen, dann könntest das Limit auf 4 erhöhen, um dann halt zusätzliche Dienste zu bekommen. Ja, sicher. Dann machen wir das auch. Was hast du denn für ein Reagenz? Ja, du erinnerst dich, das komische Pulver, ne? Ah, okay. Dann würfel mal. Würfel mal. Der Geist hat 2 Erfolge. Darf ich nicht da irgendwas dazu? Nö. Ihr könnt übrigens gerne, wenn ihr möchtet, auch zu solchen Würfeln Edge dazu benutzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Ne? Hervorragend. Du hast, das Problem ist immer, ja, du musst einmal von 4. Du musst einmal schlafen. Also Limit von 4. Weil, ja, genau. Das heißt, die beiden jetzt irgendwie. Was denn darf er die von einer Tür auf die andere aufhören oder nächstes Mal hinter der Tür weiterspielen? Der Geist erstarrt jetzt die Edge-Punkte wegstreichen. Schön. Das heißt also, er ist jetzt so puff vor dem Astralraum. Wenn du ihn jetzt direkt beschwörst, direkt befiehlst, sich einmal wegkommen, muss einmal schlafen, ist wieder ist das direkt. Ich weiß nicht, um einen zu regenerieren, aber um es wieder voll zu haben. Genau. Kann ich ihn so lange behalten, wie ich will. Genau, ja. Also bis zum nächsten Sonnenaufgang. Das heißt also, so um 6 Uhr morgens ist er weg. Das dauert. Du hast einen jetzt einen Entzugswurf zu schaffen gegen einen Schaden von 4 geistig, weil er hat 2 Erfolge gewürfelt und der erhöht sich um 2 bzw. verdoppelt sich und das ist dein Entzug, den du dafür hast. Gegen 4. Genau. So gegen jeder Hit reduziert um 1. 4. 5. Tada, sehr schön. Das ist ignoriert. Das kannst du ignorieren. Das Ding ist vorbereitet. Du kannst ihn einfach da rein casten quasi. Wenn du möchtest, kannst du halt quasi so machen und er driftet jetzt quasi in den, er schwebt jetzt nicht ganz hinter dir, sondern du kannst ihn quasi so auf die zweite Reihe schieben. Dann ist er nicht konstant da, weil ansonsten schwebt eben halt die ganze Zeit so ein brennender Feuer. Nein. Den du jetzt übrigens mal beschreibst. Den Feuergeist. Wie sieht das Vieh im Astralraum aus? Ja, wie sieht er aus? Einfach seine schicke, tolle Flammensäule. Sehr schön. Um die 2 oder 3 Meter hoch. Okay. Wollte gerade sagen. Den seht ihr doch gar nicht. Den seht ihr gar nicht. Passiert auch nichts. Nicht, dass er in die Zwischendecke reinragt. Passiert auch nichts, wenn er in der Astral da ist, dann macht er nichts kaputt oder so. Nee, also Astral ist ja quasi gar nicht da. Den seht ihr, wie gesagt, nicht. Den spürt also ja nicht, dass er nicht irgendwas beeinflussen kann an Objekten oder an... Also es ist insofern ist es möglich für einen Geist im Astralraum, ganz limitiert Dinge zu beeinflussen, indem man zum Beispiel durch einen durchgleitet. Dann spürst du zum Beispiel, wenn er jetzt durch dich durchgleitet, würde dir leicht warm werden beim Feuergeist. Okay. Und ihr seht halt ein Schimmern in der Luft. Also wie gesagt, sobald sie da sind, sind mit einem Perception-Test, der nicht sehr leicht ist, auch magische Effekte sichtbar. Zum Beispiel, also wie gesagt, Zaubern geht ja auch theoretisch völlig gestenlos. Du kannst einfach da sitzen und sagen Feuerball und dann explodiert halt da hinten irgendjemand. Aber selbst das ist sichtbar. Also selbst die minimalen Gesten, die man macht, beziehungsweise das Anstrengen. Und man lebt halt in der 6. Welt und da gibt es halt seit 50, 60 Jahren Magie und man hat halt einen Blick dafür. Genauer gesagt, man hat genug Trittshows gesehen, um zu sehen, wie das in etwa aussieht. Normalerweise wackelt dann immer der ganze Raum. Aber bei Karl Combat Mage ist das alles anders. So, ja, hervorragend, kein Entzug, das ist dein Geist. Mein Geist? Jawohl. Ich habe Geist. Hans-Peter. Wie heißt er? Hans-Peter. Jetzt hast du auch vermutlich Gin oder sonst irgendwas. Nein, du bist Gin. Ich habe auch keinen Namen. So gehst du also mit deinen Geistern um. So. Ein Geschenk deines Mentor-Spirits. Sehr bitten. Na, so ein gesichtsloser Feuergeist. Jawohl. Der kann sich ja vorstellen, wenn er Lust hat. Das ist nur eine kleine Flamme. Was soll er denn davon halten, wenn ich ihn einfach irgendwie benenne? Ich gesagt, er wäre 3 Meter hoch. Das ist dem herzlich gleich. Ja, siehst du, also, wenn ich das herzlich gleich ist, dann... So. Nicht er, der Geist. Du bist fertig geschminkt. Du bist nicht fertig geschminkt. Du hast fertig geschminkt. Vector macht euren Comlink-Kanal auf und sagt, übrigens sind alle eure Comlinks in Silent geschaltet, alle eure Waffen sind Silent, die Wireless sind ladida. Gell? Auch meine Ares? Auch, ja, wenn du möchtest, kannst du die halt gerne offen lassen, allerdings... Ja, weil ich habe keinen Silencer oder so dafür. Nee, also das geht jetzt um die Matrix-Darstellung der Waffen. Also wie gesagt, üblicherweise ist euer Comlink... Also, das lass mich so formulieren, das Comlink von normalen Leuten auf offen geschaltet. Das heißt, es sendet konstant deine eigene Örtlichkeit. Es ist halt die Frage, ob ihr das möchtet. Dafür, dass ihr eben jetzt eine High-Threat-Response-Team-Einheit darstellt. Wobei bemerkt, ihr habt keinerlei Identitäten. Also, wenn ihr euch ausweisen müsstet... wenn ihr euch ausweisen müsstet, habt ihr ein Problem. Mm. Aber also zumindest optisch seht ihr so aus, wie ihr aussehen solltet, wenn ihr ein High-Threat-Response-Team wäret. Bis auf deinen Titel. Der passt ja auch. Ja, der kommt aus dem Einsatz. Verletzt und so. Das ist ja schon... Genau. Also ich bin auch am realistischsten angezogen von allen, würde ich sagen. Ja. Weil er voll geschmappert ist und ja gerade quasi aus dem Einsatz kommt. Klappert auch gar nicht, wenn du läufst. Du kannst ja noch mit ein bisschen Blut bekleckern. Genau. Okay. Den Geist stützen. Der Vectors Hand seht ihr aus dem Cockpit. Wir sind gleich im Landeanflug und ich fürchte, ich muss gleich eine Frequenz aufmachen, ansonsten werden wir vom Himmel gefegt. Also, wer möchte? Was müssen wir machen? Funken. Ihr sollt denen klar machen, dass wir eine legale Einheit sind. Wir haben keine Landeberechtigung. Wir existieren nicht. Versuchen. Ich habe Etikette 3 und Etikette ist ja sowas, man weiß, was man sagen muss oder irgendwie so. Ja. Kann man das zumindest nutzen, ne? Richtig. Also wenn du, wie gesagt, in Regelterms gesprochen, wir können das natürlich gerne so halten, wenn ihr möchtet. Für den Anfang ist das vielleicht gar nicht schlecht. Allerdings demnächst möchte ich es gerne so halten, dass ihr das in Charakter löst. Also das heißt, wenn ihr jetzt halt, wenn du sagst, klar kann ich, dann sagst du das halt so. Ah, okay. In den Regeln steht, wenn mein Charakter das nicht kann und ich würfe diesen Wurf, dann klappt das trotzdem. Also wenn ich das nicht kann, aber mein Charakter... Darum geht es ja nicht. Es geht darum, wie ihr innerhalb der Gruppe so etwas klärt. Es ist ja nicht so, okay, ich möchte gerne schießen. Ich kann, glaube ich, am besten schießen. Du hast 2 Punkte mehr als ich, ladida. Ja. Das ist halt nicht schön. Na gut. Ich mach das aber mal. Ja, ich mach das mal. Ich hab auch so, aber es ist Knowledge Street. Nee, ich rede ja mit dem Krankenhaus oder rede mit dieser Security Company. Ja, du redest mit dem Subunternehmer des Subunternehmers, die sich um die Landeanflüge, das ist irgendwo so eine Telefonzentrale, die wahrscheinlich nicht einmal im Krankenhaus ist. Gut, dann weiß ich, glaube ich, ungefähr, was ich sagen muss. Und ich gehe einfach mal nach hinten nach vorne. Ja, gut. Dann eine Idee, genau. Du kannst dich gerne hinsetzen, wenn du möchtest, neben Vectors noch Platz frei. Ja. Und sie zwinkert dir zu. Selbstverständlich. Jeder Kratzer, der an das Ding rankommt, wird von deinem Gehalt abgezogen, klar? Und sie zwinkert dir zu. Ja. Okay. Sag mir, wenn du bereit bist. Was ist denn das für ein Knopf? Der rote. Warum liegt das? Jettison Cargo. Was ist denn das für ein... Ich bin gespannt, wie er reagiert. Was ist denn das für ein... Ihr müsst egal, was du würfelst, du sollst reden. Ach so. Habe ich das eben über... Richtig, ganz genau. Du sollst Bescheid sagen, wenn sie den Comlink-Kanal machen soll. Ja, du musst wirklich reden, Jack. Das ist schlecht. Mach mal. Okay, und sie dubbelt so ein bisschen was an ihrem Comlink rum, beziehungsweise klickt so 2 Schalter an ihrem, an ihrer Konsole. Und dein Comlink-Kanal geht auf und du hast so das Bild, das Logo des Queen Euphoria. Ich sag immer Queen Euphoria. Nein, das ist aber kein Insektengeist-Schamanen-Hospital. Nein, es ist natürlich das Queen Elizabeth Hospital. Und das Logo erscheint und die Stimme einer sehr gelangweilten Sachbearbeiterin beziehungsweise Luftraumkoordinatorin geht dran. Queen Elizabeth Hospital, bitte melden Sie, schicken Sie mir Ihre Registrierungsnummer und melden Sie mir Ihre Ladung. Haben wir sowas für Sie? Nein. gut. Nicht mal was Fake, nicht mal was. Nein, ihr habt nichts gefaked. Gar nichts. Nein, ihr habt keine, es war keinerlei Zeit dafür, eine Lizenz oder sonst irgendwas. Also ihr seid ein Flugzeug, was so aussieht wie einen, so ein Medizintransport. Wie du das jetzt rechtfertigst, das, also es ist auch der Medizintransport, zumindest ist es der Medizintransport, der auch Leute normalerweise zu diesem Krankenhaus bringt. Also die Firma jetzt? Das ist die Firma. Ja, okay. Also eine der Firmen, es gibt natürlich mehrere, wenn eben halt irgendwer Hans-Peter in der Nebenstraße... Ja, dann sei einfach mal hier, ich übergehe das Geflissen nicht mit der Nummer, sei einfach hier Medicare-Transporter 387. Ja. Wir haben hier zwei Schwerverletzte nach einem Gefecht in Downtown. Ja. Die müssen wir dringend bei euch abladen. So, Moment, dann gib mir mal einen Würfel. Jetzt darfst du deine Etikette würfeln. Jetzt darf ich deine Etikette würfeln? Jawohl. Und nur Etikette, kein... Nein, doch, der Blüter. Du hast einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Ich kann gar nicht so weit her mit deiner Etikette. Ja. Das wäre gleich ein mächtiger Kratzer an dem Gefährt. Oh ja. Was sind das? Locker Sechsen. Zwei Patzer. Oh. Kein Erfolg. Keiner. Wie zwei Patzer. Zwei Einsen? Ja. Das wäre wohl gesagt, habe ich wohl irgendwie gesagt. Nö, die glaubt dir das einfach nicht. Du hast vier Nummern gesagt und die bestehen immer nur aus Buchstaben. Ja, irgendwie so ein Scheiß. Sir, wir haben sie nicht auf der ausgehenden Vehikelliste. Ich kann ihre Signatur nicht zuordnen. Sind Sie sicher, dass wir im richtigen Krankenhaus sind? Sie haben das Queen Elizabeth Hospital erreicht. Absolut. Ich habe sie nicht auf der Liste. Absolut. Dann habt ihr vielleicht einen Fehler gemacht. Also ich kann gerne noch wir mal sind checken. Von euch losgeflogen, haben die Leute eingesammelt und müssen jetzt abliefern. Ansonsten muss ich es über Bord schmeißen. Ja, und das wäre schlecht für die Reputation irgendwo. Du willst Etikette 3 haben. Scheiße, einschüchtern 5. Ja, einschüchtern können wir gleich gerne auch noch machen. Wo ist euer Büro? Wir müssen loswerden. Wir haben vier Exbound Vehicles, aber sie sind nicht von hier gestartet. Ich verstehe sie gerade ganz schnell. Nein, wir müssen reinkommen. Ja, ja. Ja, doch, wir sind von hier gestartet. Auf jeden Fall. Können wir die vielleicht trotzdem abladen? Ich meine, es geht hier immer nur um Menschenleben. Also, was haben Sie? Mach nochmal so einen Wurf hier. Zwei Schwerverletzte. Oder willst du wirklich sagen hier, das ist auch für Sie schlecht oder sonst was? Nein. Okay. Und wenn es irgendeine Reputation ist, dann eher die vom Medicare als die vom Krankenhaus. Ja. Weil wir schmeißen die aus unserem Vehikel raus. Wobei, das ist mir ja fast egal. So. Hört man das bis hinten? Ja, natürlich. Hat eine offene Frequenz. Bamf! Also drei. Blöck, einfach mal so rein. Können wir jetzt bald mal landen, sonst krepieren die hier eh. Hat er den Kaffee gesehen? Oh, der hat Geld dabei. Immer das Comling, ohne deinen goldenen Ring. Zieh mal ab. Ich weiß immer noch nicht, wo sie herkommen, aber so, melden Sie mir bitte Ihre Verletzungen und die Sins der Betroffenen. Ich werde mal gucken, ob wir für sie einen Landeplatzverein machen können. Sehr gut. Ich gehe kurz nach hinten und sammle die Informationen. Die Sinnnummer. Die Leiche hat keinen Sinn. Ja. Aber ich muss ja Zeit schinden. Ja, achso, natürlich. Klar. Also, ich komme okay, gleich gut. Wieder. Also, Verletzungen beschreibe ich hier schon mal. Ja. Was er aufgemalt hat da. Ja. Schusswunde. Schusswunde, Bauch. Irgendwie der andere schwere Gesichtsverletzung, die Leiche ja. da. Ja. Und dann gehe ich nach hinten und denke mir irgendwas aus mit der Sinnnummer. Was? Nimm doch deine eigene. Ja, ich könnte so eine 1er Fake und der, wer liegt auf der Sparks? Hat bestimmt auch irgendeinen Fake. Oder der Sparks kann bestimmt zwei. Was willst du? Fake-Sinn-Nummern, die wir jetzt gerade mal angeben können. Spontan, super Idee. Ja. Sei mal spontan. Du bist doch der Beste, hast du gesagt. Ja, sollen wir jetzt tatsächlich. Und ja, wo ist dein Comlink? Okay, was haben wir denn hier? Und er guckt sich den Typ halt an. Da habe ich nichts, was passt, aber nimm die. Und er schiebt dem halt auf den Comlink eine Sinn rüber, die halt zu ihm natürlich passt. Also halt auch eine Stufe 2. Mhm. Und schiebt ihm eine zweite Stufe 2 zu Stufe 2 rüber. Bevor wir jetzt hier noch großartig Aufsehen erregen, dann die kann ich auch noch abschreiben. Und er schiebt die eben halt so rüber. Cool. Vielen Dank. dann gehe ich wieder zum Dings. Ja. Okay. Zwinkert der Vektor zu. Ja. Und gibt so ein Zeichen wie Captain Kirk im Prinzip, dass er wieder freischalten soll. Ja. Also, hallo. Ja. Queen Elizabeth Hospital. Und gebe ihr dann die Zieh nochmal durch. Gut, also du überträgst du Gabel, das kannst einfach nur mental wischen quasi. Genau. Gabel wäre schwierig. So, mit der Grapple Gun. Klick, so. in Ordnung. Mental wischen ist das einzige Wischen, was der Jack beherrscht. Was ist denn hier los eigentlich? Ja, es kommt vorbei, spiel mit Freunden, super viel Spaß. Sir, wir haben hier also nach beim Sicherheitsscan, wir haben Ihnen eine Landenummer zugeteilt, das kann jetzt nur noch kurz dauern. Haben Sie den Antrag 26E für nicht vorhandene Versicherung ausgefüllt? Selbstverständlich. Schicken Sie mir bitte den ausgefüllten Antrag. Ja, Moment. Offensichtlich hat eine der Sins keine Versicherung. Ja, ich gehe nochmal zum Spa. Ja. Ich rüttel den nochmal so. Hier haben wir Versicherung. Für eine der Sins fehlt wohl. Und, ja, das mag sein. Du hast mir nicht gesagt, dass das auch mal versichert sein soll. Die hat gefragt und die andere Sinn hat wohl eine Versicherung. Ja, das natürlich. Was weiß ich, keine Ahnung. Das ist irgendeine Wegwerfsinn, die ich mir irgendwann vor Jahren mal eingerichtet habe. Keine Ahnung, ob die versichert sind oder nicht. Was so ein bisschen ein sehr bizarres Bild ist, der halt blutbeschmiert und sonst was. Ich gehe nochmal nach vorne zu dem Comding. Ja. Und sage, da gab es so eine Misskommunikation mit meinen Kollegen. Sowas haben wir hier nicht. Ja, ich schicke Ihnen das Dokument rüber. Blip. Ach so, Moment. Du sprichst schon 30 Seiten. Das habe ich ganz vergessen. Du sprichst Chinesisch, ne? Mandarin, ja. Ja, hervorragend. Also wäre das, zwei, wäre die ganze, ja. Ansonsten wäre die ganze Kommunikation sehr lustig geworden. Deshalb hat sie mich auch am Anfang nicht verstanden. Ja, genau. Ich habe dann nämlich mal Englisch geredet. Es gibt Realtime Translation. Natürlich, ja, aber die ist eher so mäßig. Und die muss man sich auch noch kaufen, blöderweise. Okay, ja, du hast ein digitales Dokument vor dir, das zwar nur 3 Seiten umfasst, allerdings von dem du keine Ahnung hast. Du weißt nicht, was du da eintragen sollst. Bitte hier Registrierungsnummer eingeben. Bitte hier Prozess bla. Ist das denn was Medizinpersonal nochmal weiß? Weiß ich das? Worauf kann ich das testen auf? So Wissensfertigkeit, irgendwas mit Medizin. Sag ich doch einfach, das ist dir ausgedruckt. Und, und das wäre aber gleich kaputt. Eine Anmeldung. Genau. Ich mach es mal auf First Aid. Ja. Plus Logik, nein, bitte. Achso, plus Logik. Super. Habe ich nochmal 3. 3 Erfolge. Ja, ich natürlich. Wir jetzt alle nochmal neu. Ja, also das ist, na klar. Wie gesagt, das ist klar. Also wie gesagt, die müssen sich halt täglich mit so Bürokratie-Scheiß rumschlagen, aber die wissen halt, wie man damit umgeht. Also wie gesagt, die haben sowas vorbereitet, beziehungsweise die haben eben halt, du hast jetzt halt so ein Blanko-Ding gekriegt. Die haben natürlich schon standardmäßig ihre ganzen Personalien da reingetragen, ihre Dienstnummer, Flugzeit wird automatisch per Skript eingefüllt und bla. Und du hast halt ein Blanko-Formular vor dir. Ja. Das heißt, es kann dauern, bis er aufgefüllt ist. Geschweige, du hast keine Ahnung, was du da reinschreiben sollst. Ja, also wir gerne mit dem Rest kommunizieren oder irgendwas. Also, ich halte es mal so in den Raum, fragend. Den digitalen Raum. Also, hey, sieht klasse aus. Ich schieb das mal so. Ja, eine vierseitige digitale File dreht sich im Augmented Reality um euch herum. Und ihr schaut es alle an. jetzt weiß ich, wie das aussieht. Ich sag mal, ich mach das Komma auf Mute mit dem Krankenhaus. Ja, also Ideen. Ja. Ich habe keine Ahnung, was da rein muss. Gibt es nicht irgendwo so fertig ausgefüllte Dinger, die irgendjemand mal in Spark, irgendwo hingehen? Weißt du vielleicht, was man da irgendwie reinführen kann, was irgendwie zumindest der erste Überprüfung, bis wir gelandet sind, stand oder sowas? Ich glaube, das ist der Twister da eh egal. Ja, vielleicht. Eben, das denke ich auch. So. Ja, Sekunde. Schreib einfach Stich, bin Pulli, Bock vor Zalorum, warum alles gut ist. Spark macht eine Matrix, und hat 3 Erfolge. ja, gib mal her. Und er gleicht das irgendwo mit Google Image Search Bildern von so ausgefüllten Registrierungen und Forumsbeiträgen, wo sich Medical Service Personal sich über diese fürchterlichen Anträge beschwert. Gleicht das ab, füllt das irgendwie aus. Also excellent. Über den Inhalt brauchst du dich jetzt nicht. Ich würde es auch nicht gegenprüfen, ob das richtig ist. Gut. Ja, und wenn es fertig ist, schiebe ich ihr das einfach mal so hervorragend rüber. Ja. Hoffe, dass es reicht. Ja. Ein Arzt ist unterwegs, mehr kann ich Ihnen leider nicht zur Verfügung stellen. Es ist, wie Sie sicherlich mitbekommen haben, heute recht viel los. Okay. Einen schönen Abend noch. Genau. Das mit dem Landeding, bitte. Ich sehe schon. Ja, genau. So, ja. Jawohl. Und ihr, also ihr seht halt drei Landepads, ein Primarily, das ist also für so, also was, wo jetzt halt euer Vertibird da drauf steht, das ist für Direktanlieferungen halt zum Krankenhaus hin und die kleineren sind eben halt so Helikopterlandeplätze für Ärzte und so ein Kram. Und halt Servicepersonal und Drohnen und sonst irgendwas, was hier normalerweise noch so landen muss. Und du siehst da links und da rechts bei Hangar A und Hangar B siehst du die zwei theoretisch verfügbaren Krankenflugzeuge, die zu diesem Krankenhaus gehören. Weswegen sie halt bei zwei Flugzeugen verständlicherweise etwas irritiert war. Das, ne? Ja. Ja, es war ja abzusehen. Das war halt okay. Kurzfristig, ne? Genau. Also. Mhm. Und ihr setzt zur Landung auf. Vector, okay, braucht ihr noch irgendwas? Ich bin gleich weg. Ich werde mich hier im Flugraum, im Luftraum aufhalten. Allerdings mehr als Luftüberwachung kann ich euch jetzt ab sofort nicht mehr bieten. Nö, passt. Nö. Okay. Nee, passt schon. Hayes löst sich da, schlägt mal so zweimal in die Luft und rückt zu seiner Uniform gerade, die immer noch zu eng ist. Aus der Spritze? Sie spannt über seinem strammen Cyberbrustkorb und setzt also die Brille auf und greift zu diesem, das sind so Medizinhütchen, die es so gibt, so quasi so wie, im, wie in den 30er Jahren, so Krankenschwester-Outfits, die halt per Korb, das hat eben halt eine Marketinganalyse ergeben, dass das Outfit von alten, vertrauten Tritts, die eben halt im Umkreis sind, dass die Vertrauen und Sicherheit auslösen und deswegen trägt jetzt ab sofort jeder mit Medicare seine hübsche Mütze, die übrigens auch zwangsläufig zum Kostüm gehört. Ihr geht in den Landeanflug und mit einem sanften Klacken setzt der VTOL auf und die Seitentüren öffnen sich. Du blickst nach wie vor in das Gesicht, in das du zuvor geblickt hast und er hat dich mit 34 angesprochen. 42. Und du kannst dich nicht bewegen. Du bist du blickst halt nach oben, der hat ja gerade so eine komplett Gesichtsbrille hochgenommen, so über den Kopf rausgeschoben und hat dir jetzt genauso zwischen die Augen, also quasi so in den Augeninnenraum eine Spritze injiziert, die deine gesamte linke Seite kurzfristig lähmt. Also das komplette Auge ist platt, du siehst links nichts mehr und es tut schweinemäßig weh. Also du reagierst nicht, du kannst gerne reagieren, wie du magst. Wenn du magst, du sitzt halt in so einer Art Kapsel, so wie du das siehst. Du guckst halt so nach oben und siehst eben so eine Art Fläche, die weggeschoben ist und du merkst, dass du, als du dich halt so ein bisschen nach links umguckst, spürst du Wasser, das über dein Gesicht schwappt. Und als du halt so aus deinem Bart rauswischt, der übrigens komplett ungepflegt und strubbelig ist, schmeckst du, dass es Salzwasser ist. Hm. So, geh mal bitte auf das Bild mit den diesen Kapseln. So. Und der löst diese so eine Art Verankerung, also greift halt in das Wasser neben dir, löst quasi so eine Art Armschellen, dann kannst du auch nach unten gucken, du merkst, dass dein Kopf in so einer Art Halterung festhängt, also diese Armhalterung rausmacht, lösen sich die auch und du kannst deinen Kopf bewegen und sobald du aus diesem gewärmten Salzwasser auftauchst, also ein bisschen hochrückst, merkst du, dass der Raum eiskalt ist. Der hat vielleicht knapp über 0 Grad. Und du blickst in einen Raum, der so aussieht. Wenn ihr das auch mal sehen wollt, bitteschön. Mit so Live-Pots, so eine Art. Wie du siehst, sind da noch eine ganze Menge andere. Drei sind wohl noch in Benutzung, die sind geschlossen und in der Ecke stapeln sich noch zwei, die offensichtlich kaputt oder gar nicht benutzt sind. Der Ork-Pfleger wendet sich von dir ab und er verschwindet aus deinem Blickfeld und du kannst machen, was du willst. Weiß ich denn schon, was ich kann? Ja, du weißt, dass du ein Technomancer bist und du weißt, dass du hier bist, einen Herr Dr. Schalbomat führt, das ist nicht der Herr, aber es ist jemand anders, ein Herr Dr. Schalbomat, der gute Herr Doktor, wie er sich immer sehr freundlich vorstellt dir gegenüber, führt abscheuliche Experimente mit dir und deiner Art aus. Okay. Seit 5 ganze Jahre, ist diese Einrichtung deine Heimat. Du hast in 5 Jahren diese Einrichtung nicht verlassen und diese gesamte Einrichtung ist komplett Wi-Fi isoliert. Das heißt also, hier gibt es keine Matrix, abgesehen von dem von den Kabel-Plugins, die es hier gibt. Die Bediensteten tragen üblicherweise keine Comlinks. weil es halt verboten ist, wegen der potenziellen Gefährdung, die halt von euch ausgeht. Und wo das Krankenhaus ist, weißt du nicht. Du weißt, dass einige der Pflegeleute Chinesisch sprechen, aber du weißt nicht, wo das ist. Also du weißt grob, dass es etwa 5 Jahre her ist. Aber in so einer Situation verliert man durchaus gerne mal auch einen Sinn für Zeit und Raum. Denn dein Tagesablauf besteht eigentlich nur daraus, dass du in einem vollkommen sterilen Raum gehalten wirst, das sage ich mit Absicht so. Also du hast ein Bett und du hast ein Loch in der Wand für Notdurft und weiteres. Du bekommst eine bestenfalls dürftige Säunahrungsergänzung, hast konstant, das kannst du dir schon mal abmarkern, konstant einen Stunschaden durch die Erschöpfung, durch Experimente und dergleichen mehr. Und also es ist nicht weniger als menschenverachtend, wie halt hier mit euch umgegangen wird. Du bist nicht der Einzige, das weißt du auf jeden Fall. Mach mal einen Memory-Test. Oh, Memory-Tests sind gut. Das sind das ist hier 13 irgendwo. Und 2. Jawohl. Einen musst du natürlich abziehen wegen des geistigen Schadens. Aber das ist jetzt erstmal wurscht, da hast du so genug Erfolge. Daher, also wie gesagt, wegen des einen geistigen Schadens kriegst du einen Abzug von allen Proben. Ah, das wird nicht. Du bist dir, aufgrund der 5-6 Erfolge hattest du, du weißt genau, dass es insgesamt 17 Technokinetiker, wie ihr hier genannt werdet, gibt. Zusätzlich allerdings noch über 150 AIPS-Patienten. Hm. Also das ist diese Matrix-Erkrankung, das ist also eine Art geistige Störung, die bei einem Großteil der Leute aufgetreten ist, die in der Matrix gefangen waren, während die 64 gecrashed ist. So eine Art, ja, also es steht für artifiziell induziertes psychotropisches Syndrom. Also es ist eine Art Persönlichkeitsstörung, Depressionen, da fällt eine Menge drunter und eine zunehmende Sensibilität für Wi-Fi-Strahlung. Also sobald man halt Wi-Fi-Netzwerken ausgesetzt ist, entwickelt man Kopfschmerzen und Ähnliches. Also davon gibt es weit über 150, eher so 160 plus nimmst du an. Du hast die alle nie wirklich gesehen, denn die 17 Techno-Kinetiker werden in Einzelzellen gehalten. Also du hast sie vielleicht mal gesehen, wenn ihr zum Beispiel halt aus diesen Kapseln aufgewacht seid oder bei irgendwelchen anderen Experimenten. Schalbermatt ist übrigens nicht der Einzige, der an euch experimentiert ist. Das ist ein gesamtes Team. Und du weißt ebenfalls, wie dieser Einrichtung, nenne ich es jetzt mal, genannt wird. Du bist Teil von Projekt ROM. Wofür das steht, weißt du allerdings nicht. Du weißt nur, dass du Teil von ROM bist. Wie es auch an mehreren Wänden steht und man hat sich dazu entschieden, denn meistens werdet ihr sediert gehalten, wofür auch dein Stun-Damage steht, wenn du eben halt hier durch die Gänge wandelst. Also die Fenster sind übrigens ausgeschwärzt. Es gibt zwar Fenster in den Außenbereichen, die sind allerdings ausgeschwärzt, das heißt, du kannst nicht nach draußen gucken. Verspiegelt übrigens noch dazu, die Gänge selbst sind in blendendem Weiß gehalten mit so roten Linien. Auf dem Boden laufen eben halt Linien, deren genaue Definition, die nicht komplett bekannt ist, also du siehst halt türkise Linien, weißt du, dass es eben halt zu diesen Kapseln führt. So Labore, Versuchseinheiten, OPs tatsächlich. Und du weißt ebenfalls, dass ihr bis vor 2 Monaten noch 18 Leute wart, bis vor einem Jahr wart ihr noch 22 und es werden konstant weniger. Was mit denen passiert, weißt du leider nicht. So, die drei, mit denen ich in dem Raum bin. Jawohl. Sind es AIPSler oder sind es Technomancer? Das weißt du nicht, du hast sie nicht gesehen. Also wer in den Bock in diesen geschlossenen Kapseln ist, weißt du nicht. Der Pfleger fummelt gerade an so einem Gestell rum, also eine Art Rollstuhl, wo du halt stehend reingebunden wirst, wo du dann halt wieder in deine Station gefahren wirst. Und während du dich also so umguckst, kommt... Also hier vorne, so, Moment, jetzt ist das Bild weg. Hier vorne links ist halt der Eingang zum Raum. Kommt dieser Herr um die Ecke mit eben jener Packung Säufritten in der Hand. Riecht irgendwas verbrannt? Bestimmt viel da oben. Das kann sein. Ja, da fliegt was. Nein, es riecht nicht verbrannt, es riecht nach Säufritten. Und hat seine Augmented Reality, also er hat eine normale Sehhilfe auf, hat aber noch so einen Augmented Reality Filter da drauf geklappt, aber da der halt hier aus ist, hat er den hochgeklappt und kommt rein. Ah, 43, na, wie gefällt uns denn heute unsere Tour? Und er kommt eben halt rein, hat eine hohe Fistelstimme und seine fette Wampe schiebt er vor sich her wie ein Güterwaggon. Und hat immer halt diese wunderschönen Schlappen an und so und schlupft eben halt so auf dich zu. Es ist nicht Schabermatt, den Namen von dem Typen weißt du nicht. Trägt halt so am Gürtel das Hemd, was er locker in die Hose gestellt hängt, also über dieses Schild drüber, was er da hat. Und schiebt sich mit seinen fett verkrusteten Fingern so eine Ladung Säufritte in den Mund. Das ist so praktisch wie der Nachbar von Seinfeld, oder? Ja, so ein bisschen. Ja, genau. Na, haben wir die Sprache verloren oder sprechen wir heute nicht mehr mit dem Herrn Doktor? Das ist dein Reinraum. Verpiss dich. Ach, immer dieser Trotz, immer diese Ablehnung. Wir wollen euch helfen, Kinder. Wir wollen euch helfen. Wenn ihr das doch endlich einsehen würdet. Immer dieser Widerstand. Ewig dieser Widerstand. Muss ich Otto sagen, dass er die Spritze holen soll? Muss ich Otto sagen, dass er die Spritze holen soll? Eine der Fritten purzelt über den Rand des Schälchens und fällt in die Salzwasserlösung, die in dem Tank ist. Während Otto sich umdreht und dich halt so an den Schultern, du bist übrigens nackt, abgesehen von so einer Art Harness, das du anhast, also eine Art Latex eben halt um die wichtigen Teile gespannt und hat eben so Trodenanschlüsse, also für Kabel. Im Moment dachte ich, er sagt Haarnetz. Nee, kein Haarnetz. Das ist auch ein Haarnetz komplett nackt. Stinkt wirklich verbrannt. Der Schwund ist halt immer, ne? Aus von draußen, wer weiß. Ja, und er biegt quasi um die Ecke und Otto, würden Sie ihn bitte in sein Zimmer bringen? 43 braucht heute, glaube ich, ein wenig Entspannung, nicht wahr? Und dieses Lachen hat sich in deinen Schädel gebrannt. Das wirst du wohl dein Lebtag nicht vergessen. Und beim Rausgehen schmeißt er, ach, und mach das bitte weg. Und er schmeißt die Packung an Fritten auf den Boden und mit einem feuchten Splotch landet sie auf dem Boden. Ach, gib nichts um den. Hey, 43, nimm dir das nicht so zu Herzen. Du weißt, der Typ ist ein Arsch, aber was sollen wir schon machen? Ne? Und immerhin, irgendwie hilft es ja, was er macht, nicht wahr? Und er zieht dich so raus. Und Otto scheint offensichtlich auch Amerikaner zu sein, beziehungsweise spricht er tadelloses Englisch und verfrachtet dich eben halt so halb stehend, halb liegend, also er ist auch ordentlich kräftig, in diesen Stehrollstuhl, in der Mangelung einer besseren Formulierung, du wirst also so reingespannt, klemmst da also quasi so drin, der fixiert deinen Kopf und du kriegst noch so eine Beißschutzmaske auf, die also so über deinen Kopf geht und du kriegst dann noch so eine Art Brille aufgesetzt, also eher so Specs, die kriegst du quasi so auf die Nase geklemmt und die werden dann so runtergeklappt und Bilder von so Hawaii-Zielen, irgendwas, Urlaubs, Surf-Szenarien, ähnliches laufen über deine Bindehäute, denn deine Augen werden dadurch aufgehalten. Und soll ich die drauf machen oder abnehmen? Abnehmen. Okay, und dann schiebt sich das so in die Brusttasche. Und er programmiert dann eben halt an dem Ding rum und das Teil folgt ihm. Du stellst halt fest, dass das Ding mit so einem Kabel an so einer Führungsschiene an der Wand fest ist. Also es ist komplett isoliert. Und das Teil fährt ihm hinterher, während eben halt nach vorne geht. Das ist erstmal ein schicken kleinen Einlauf. Genau. Ich war doch schon in der Badewanne. Oh ja. Haben wir es aber ansaugen müssen. Blendend weiße Gänge, wo in mehr oder minder flüchtig drauf gepinselt oder so eher so pflichtbewusst als wirklich engagiert Schriften aufgebracht sind. Gehorche, widerstehe nicht, wir helfen dir. Wenn du weitergefahren wirst, kommst du an Sauberkeit, Ordnung, Fleiß vorbei. Sie fahren dich weiter und betätigt so eine Tür, die manuelle Tür geht auf, also sieht es oben noch so mit so Kurbeln, die ist also auf so ein Radlager gepackt und das sind schwere Schutztüren, also die haben wohl auch alle Max-Schlösser, die eigentlich auch alle hardwired sind. Geht auf und du wirst in deine Zelle gefahren. Der löst das Ding und greift danach, führt das Ding raus und macht sich auf den Weg. Ein Tee? Ein Tee. Minze, wie immer. Ich gehe dann halt so zur Tür, betätige die Tür und die schwere Schutztür schließt sich. Du bist allein. Ja, was tue ich denn da in einem wireless freien Raum? Anziehen. Du hast keine Klamotten. Ist auch immer übrigens 19 Grad und es ist immer ein Tacken zu kalt. Das ist kühl. Also du hast ein Bett, du hast ein Loch in der Wand und du hast einen Tisch und so einen kleinen Stuhl, an den du dich hinsetzen kannst. Sonst nichts. Nee. Keine Steckdosen. Nix, natürlich. Schön. Dann könnte man ja zumindest mal an die Wand hinter mir klopfen, ja, ob der Nachbar vielleicht da ist. Jetzt habe ich gar keinen Klopfskill. Nein. Ganz gebrochen. Genau, zack, blöd. Ich mache mal einen Bodystärkeproben. Bams, bams. Nein, du weißt allerdings, dass wenn du an die, also drehst dich halt zur Wand, lässt dich auf ein Knie nieder und du hast so Isolationsrohre, die übertragen. Die tragen tatsächlich nicht weit, aber ausreichend weit. Dann würde ich das Klopfzeichen, was ich seit wohl vermutlich mehreren Tagen oder Wochen oder auch Monaten regelmäßig an das Röhrchen klopfe, auch jetzt gerade mal wiederholen wollen. Natürlich. Was möchtest du? Bist du da oder was? Ja, ist jemand da? Ja. Er klopft zurück und Echo meldet sich. Er nennt sich nur Echo. Du weißt eigentlich nichts über Echo. Du weißt, dass er ebenfalls ein Gefangener ist. Du weißt, dass er ein Technokinetiker ist. Das weißt du. Er hat direkt die neben dir liegende Zelle. Und sonst weißt du nicht viel über ihn. Also wie gesagt, ihr habt das noch mit den Rohren tatsächlich einigermaßen kurzfristig rausgefunden. Seine Zelle war wohl längere Zeit nicht belegt. Die wurde halt neu eingerichtet. Und über die Kühlungsrohre könnt ihr euch tatsächlich verständigen. Was reden wir denn nun mal mit ihm? Fragen wir jetzt erstmal, wie es ihm heute geht. Ich habe ein verhältnismäßig elaboriertes System ausgearbeitet. Morse-Code? Ja, quasi. Er gibt dir zu verstehen, dass er und er gibt dir durch die Klopfzeichen zu verstehen, dass er heute keine Tests hatte, sich allerdings tödlich langweilt, allerdings von einem der Pflegekräfte Stift und Papier bekommen hat, also ein Bleistift und so ein Block. Und beschäftigt sich jetzt eben halt damit so ein paar. Also der ist mal offensichtlich Mathematiker, das hast du ebenfalls rausgefunden. Und er löst ein paar Gleichungen. Und das meint er durch die Klopfzeichen, also hält mich gesund, hält mich klar. Wir sollten hier mal versuchen zu entschwinden. Diesen Gedanken hattest du mehr als einmal. Es gibt nicht nur die Pflege, es gibt auch Sicherheitskräfte, die bewaffnet sind, hauptsächlich mit Tasern und nicht tödlichen Materialien. Es gibt vor allen Dingen das Auge, das weißt du ebenfalls. Das Auge. Das Auge. Ah, hübsch. Es sind mehrere Kameras, die halt hart verkabelt sind. Es gibt die normalen Überwachungskameras und diese Überwachungskameras, die direkten Zugriff auf ein Drohnensystem haben, das in den Decken, und das gibt also so Shots, die sich quasi innerhalb der Abteilung schließen können, und in den Türen sind kleine Öffnungen gehalten, also oben links oder oben rechts, je nachdem, wo das Ding angebracht ist, und auf beiden Seiten sind Führungsschienen für so Rail-Drohnen. Das heißt, es sind so quasi kleine Shuttles, kleine Shuttle-Wägen, quasi so kleine, ja, fernsteuerbare Züge, auf die Waffen montiert sind, und die sind tödlich. Das Einzige, also was du festgestellt hast, du hast dir halt mehr oder minder ausreichend Gedanken gemacht darüber, was man machen könnte, um hier rauszukommen. Es gibt außerdem noch Drohnen. Das ist eine Art Service-Drohne, die bringt Materialien, also die hat quasi eine Art Transportinhalt. Und die ist kabellos? Die ist, also wissen Sie, die ist nicht kabellos zugänglich. Das heißt, sie hat keinen Wireless Access. Das heißt, sie ist programmiert und ist halt autonom. Da gibt es eine Service-Drohne, die Reparaturarbeiten und Ähnliches durchführt. Und, nein, die hatten wir schon. Und Es gibt noch zwei andere. Es gibt den kennst du sogar noch namentlich. Das ist die Evo Orderly. Das ist eine Art Pflegedrohne, eine menschliche, also eine humanoide Drohne, die für schwere Fälle da ist. Das heißt also, wenn Patienten sehr Gäste, wie ihr hier übrigens genannt werdet, wenn Gäste sehr rabiat sind oder dazu tendieren zu beißen, zu kratzen und zu treten, dann holt man eine Orderly, die das dann in an Orderly Fashion durchführt. Und die hast du sehr selten gesehen, allerdings zweimal an deiner Zelle vorbeifahren gesehen, als irgendetwas durchgeführt werden musste. Gibt es die PX-73. Ist das, was man landläufig eine Kampfdrohne nennt. Hast du noch nicht eingesetzt gesehen, allerdings mit zwei kurzläufigen Maschinenpistolen ausgerichtet, möchtest du das vermutlich auch nicht. Das hier ist übrigens das Sicherheitspersonal von Angel Security. Externe Kräfte, die regelmäßig ausgewechselt werden. Und wäre dies. Die Tür öffnet sich. Mhm. Und Otto steht in der Tür mit so einem Plastikbecher, denn was anderes bekommt ihr nicht. Es gab da nämlich schon mal Probleme mit Verlusten von Gästen. Und erreicht ihr eben so diesen Plastikbecher, der gut isoliert ist, mit einem frischen Soy-Minztee. Also es ist eher aufgewärmtes Wasser mit Geschmack. Und im Hintergrund, hinter ihm, während er das Ding vorbeibringt, siehst du, wie ein Asiate, den du mal gesehen hast, in so einem Ferret, heißen die Dinger übrigens, diese Laufdrohnen quasi, oder diese Laufrollstühle, wo ihr stehen drin steht, mit zwei Wachleuten, die halt also diese Maschinenpistolen haben, mit Gummikugeln geladen sind, in Begleitung plus zwei Pflegern und einem Arzt, also an dir vorbeiführen. Otto gibt dir den Tee. Kaffee bekommt ihr natürlich nicht. Hallo, das würde viel zu viel kosten. Gibt dir den Tee. Und er nimmt sich deinen Stuhl, setzt sich hin und drückt den Rücken durch. Ja, der Lin hat heute eine Untersuchung. Der gute Herr Doktor kommt vorbei. Der Herr Doktor? Ja, ja. Er hat heute eigentlich seinen freien Tag und er ist, glaube ich, nachher auch noch auf dem Weg zu seinem Kondo oben in den Bergen. Aber er wollte heute auch irgendetwas durchführen. War wohl eine ganz recht kurzfristige Sache, dass der Herr Doktor zur Verfügung stehen musste. Und er hat wohl irgendwas mit Lin vor. Oder ich denke mal, er wird ihn versuchen. Du erinnerst dich, dass du hin und wieder zwei, dreimal sogenannte ROM-Tests gemacht hast. Mitmachen durftest. Lass mich das anders formulieren. Da bekommst du du wirst in einen Raum eingeschlossen, der ähnlich diesem ist. Nur gar keine Inneneinrichtung hat und du bekommst verschiedene wireless-fähige Geräte in den Raum gestellt. Kein Comlink, Gott bewahre, aber Mini-Drohnen, so Spielzeugdrohnen und ähnliches. Und dann wartet man ab, was du damit machst. Du bekommst halt die Anweisung, mit ihnen zu interagieren. Und dann hast du eben halt dein Harness mit diesen Troden abgetastet und hin und wieder wird so ein Test halt auch mal in einem CT durchgeführt, um halt Hirnaktivitäten und sowas zu testen. Es scheint, sie wollen Lin heute mal nach draußen lassen. Und nach draußen steht hier für, zumindest für die Gäste, für die Matrix. Wäre wahrscheinlich nur der begrenzte Host von diesem System. Allerdings wollen sie ihn wohl zumindest in Ansätzen mit dem Host interagieren lassen, was sehr selten ist. Also es wurde schon einmal, zweimal gemacht. Du hast eigentlich noch nicht das Vergnügen gehabt, einmal auf größere Art und Weise mit dem Host zu interagieren. Allerdings, du weißt, dass das immer verhältnismäßig selten ist und das gerne spät abends durchgeführt wird. Weißt schwierig, wie viel Uhr es ist. Mach mal so eine Memory-Test-Probe nochmal. Oh, die war aber schlecht. 5-1. Ist das mehr, als du Erfolge hast? Ja. Okay, du glaubst, es ist etwa 3 Uhr nach. Mittwoch, 3 Uhr nachmittags, ja. Soll ich noch eine Logikprobe hinterherwerfen, ob ich meinem eigenen Gedächtnis trauen kann? Das hilft nichts. Ja. Und, naja, ich werde dann mal wieder. Ich habe gleich Sag mal, Otto. Ja? Wo hat denn der Herr Doktor sein Kondo in den Bergen genau? Ach, was weiß ich, als ob der mit mir reden würde. 43, ich bin nur hier eins der kleinsten Lichter, das kannst du doch verstehen. Wir sagen ja alle schließlich... Er prahlt doch immer so gern. Ach, ja, Xingsha heißt das Viertel, glaube ich, aber frag mich da, wo sie hier in den Hügeln. Naja. Vielen Dank für den Tipp. Ja, ja, kein Problem. Wenn du irgendwas brauchst, ich bin zur Verfügung. Ich bin noch eine halbe Stunde da, dann habe ich Feierabend. Ja, und er dreht sich um und grüßt dich nochmal und schließt die Tür hinter sich. Ja, den Tee trinken wir nicht. Ja. Sind sowieso nur die scheiß Sedative drin. Verdammt! Der geht später als wir stellen den mal irgendwo in die Nähe der Wand. Vielleicht kann man die Flüssigkeit ja später noch gebrauchen. Jawohl, sehr schön. Ist übrigens so eine Warmhalterkanne, also das heißt, das Ding bleibt länger heiß. Ja, und dann setzt du dich auf dein Bett oder in einen Stuhl und tust das, was du sonst auch immer tust. Nichts. Richtig. Ja. Wieder Sommer. Sommer? Oh. Okay, Moment, eins noch und dahinten enden wir auf einem Cliffhanger. Oh. Okay, ihr landet, die Türen des VTOLs öffnen sich und ja, ihr steht Gewehr zu Fuß bzw. Liege an Hüfte und ja, seid bereit rauszuschieben. Wer schiebt? Ich schieb den. Du schiebst den Lebendigen. Du schiebst den Toten. Den richtigen Lebendigen. Du läufst hinterher. Ja. Genau, genauso macht es ebenfalls auch. Da joggt man doch bestimmt, oder? Natürlich, ja. Richtig, das ist dringend und so. Und als sich die Türen öffnen, seht ihr, dass der Aufzug bereits geöffnet ist und eine Krankenschwester und ein Arzt in Richtung VTOL laufen und euch entgegenkommen. Ich dachte, wir laufen los. Ihr schrittet entgegen. Okay, der Doktor kommt an. Verdammt, was haben wir hier? Schusswunde am Kopf und der andere... Nehmen wir mal eine Etiketteprobe. Schusswunde am Kopf. Ja, der möchte eher sowas hören wie eine 23 in der 17. So. Ja, Puls 65 zu 80. Richtig, ganz Herz genau. Frequenz. Hast du jemals eine Ärzte-Serie gesehen? Nein. Etikette? Ja. Ja. Ja, nix. Nix? Okay. Aber kein Panzer. Bitte. Was? Sag irgendwas. Wir haben ja ein 47L. Mein, nee. Du kannst schon irgendwas sehen. Also hier Schusswunde am sonst was. Ja, Schusswunde am Kopf. Okay. Und der guckt dich an. Verdammt, ist das ihr erster Tag? Ja. Ich bin auf Probe. Sei's so, ich bin nur Praktikant. Ja. Ich darf nur schieben. Möchte jemand intervenieren? Nee, ich mach das mal. Ja, bitte. Ja, ich sag dir mal, was der... Mich würfeln? Ja, natürlich. Achso, ich dachte, ich erzähle erst. Lies das Formular vor. Genau. Ja. Ja, dann, was, er hat eine Bauchspeicheldrüseninfektion oder einen eingewachsenen Zehennagel? So, Etikette und Karos, ne? Jawohl. Bamf, einer. Na, aber immerhin. Kein Pass. Na, immerhin. Okay. Ja. Ja? Ja, also ich beschreibe ihm halt, keine Ahnung. Schreib mal. Blutdruck, schwach, 60 zu 120. Nicht mal, du kannst halt so ein Erste-Hilfe-Kit, wenn du möchtest, anschließen. Warum soll ich das anschließen? Damit es zumindest ein bisschen glaubwürdig wirkt. Hätte ich das nicht vorher tun sollen? Meinetwegen hast du... Wir haben du erinnerst gehabt. Dich gerade dran, dass du es eigentlich vorher getan hast, oder? Ja, selbstverständlich. Richtig. Ja, natürlich. Habe ich so ein Erste-Hilfe-Kit dran. Und das gibt mir aber keine Hilfe. Ne? Ist nicht so eine Anzeige mit... Natürlich, das ist... Ja, dann lese ich das einfach Mann. Ab... Dem also. Geht's spitze, der ist komplett in Ordnung. Dem Geist? Haben wir denn irgendwo hier so ein Defi? Was? Doch, klar, ja. Hat alles dabei. Das ist doch super, dann lade ich den schon mal auf. Ja, der hat dann halt nicht so schlimme Wunden. Ich meine, das, was er angemalt hat, ist eh nicht jetzt wirklich die tödlichste Verletzung, oder? Also ja, das... Ja, aber der andere sieht tot aus, Mann. Also du ja, der ist auch schwer verletzt, der hat das Loch im Kopf. Dein Biomonitor von Sparks, der... Du hast Sparks? Nee, ich hab Sparks. Du hast Sparks. Achso, okay. Er hat den Toten. Sie hat den Toten. und ja, dann läufst du einfach nebenher und guckst auf den Biomonitor und der hat halt 100 zu 90 Blutdruck und dem geht spitze. Ich zieh einfach mal von jedem Wert so 30 ab. Okay, sehr gut. Konsequent. Und probier wieder mal. Wunderbar. Okay, und ihr schiebt und ihr seid so drei Viertel im Aufzug. Und schiebt dann eben halt das Ding rein und landet im Aufzug. Die Schwester läuft halt nebenher. Ach, geben Sie mir das Ding mal her, das kann doch gar nicht sein. Was hat der? Der hat eine Schusswunde, der Mann. Der müsste einen Beta-Tyroxin-Wert von 12 haben, verdammt. Ja, ja, steht der Arzt. Kann ich also, das versuchen festzuhalten und sagen, nee, ich halte das schon? Also, ja, natürlich, klar. Also, der ist nicht stark, der Herr. Ja, ich versuche einfach mal mit Kraft dagegen zu halten. Der Arzt zu mir. Also, der rechte Liege, er hat die linke Liege und also du bist hier steht und der Arzt. Der steht neben der Liege, also dir quasi gegen mal ein. Mit dem Rücken weiter. Zu mir. Nee, frontal. Also er steht halt quasi mit dem Rücken zum Aufzug und fummelt eben halt ein bisschen an den Rum. Und Spark gibt sein Möglichstes, um den leidenden Patienten zu tun. Du hältst fest. Verdammt, geben Sie mir das Ding her! Ich gehe da mal rüber. Kann ich helfen? Damit er endlich mal Ruhe ist. Mein Gott, ey. Die Schwester jetzt, oder? Nein, der Arzt nervt rum. Aber die Schwester versucht, mir das Ding wegzunehmen. Nein, der Arzt versucht. Die Schwester läuft mehr. Deshalb wird der Arzt jetzt stillgelegt mit 400. Jawohl, dann hat das Gerät ja wahrscheinlich. Ja, aber ausreichend. Boah. So, dann macht er noch. Soll doch wohl gehen, oder? Der ist überrascht. Daher, dann macht er einfach mal eine Schadenswiderstandsprobe. Mit 3. Hilfe, ja, Gott. Macht er, glaube ich, nicht mehr zugleich. Oh, genau, er hat genau gar nichts. Ich glaube, gleich eine frische Leiche. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Mit verbranntem Haar und ähnlichem sackt der Doktor tot vor dir zusammen. Hoppla. Die Krankenschwester reißt die Hände. Initiative, bevor wir Schluss machen, und dann machen wir Schluss. Jetzt musst du gerade erwürgen. Ach so. Kann ich jetzt meinen Reflexbooster aktivieren? Natürlich! Egal, dann habe ich ja. Und ein W6, das ist natürlich nicht so viel, nicht? Na, 12. 14. 14 für den Sniff. 18. Colette hat eine 18 und die Ärztin hat nämlich genau eine 3. So kommt es mir auch vor. Die Schwester. Und Hayes hat eine. Ebenfalls eine 18. So. Ja, okay, dann bist du eher dran als Hayes. Also ist dann die Reihenfolge ist Collateral. Hayes, Sniff, Gin und dann ist die Doktorin. Die Ärztin. Nein, okay. Die Krankenschwester. Das heißt, die darf dann einmal und ich darf dann nochmal, weil ich über 10. Dann wird von allen nochmal 10. Ich gehe mal davon aus, dass die dann gar nicht mehr brauchen. In diesem Podcast verwenden wir die Songs Strange Equation von Neuromodulation, Cyberfunked von Xenoscapes und Electrification sowie Endless Minds von Proteus Noir. Alle anderen verwendeten Hintergrundsounds und Effekte wurden mit der Ambient Mixer Software erstellt und unterliegen ebenfalls der Creative Commons Lizenz. Yeah!